Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Ursprünglich war die Reihenfolge ein bisschen anders geplant, aber die Bearbeitung der Sophia-Episoden dauert noch ein klein bisschen. Es war doch eine ganze Menge Audio-Geraffel, das ich da aufgenommen habe, und das dauert doch echt ein bisschen, sich da durchzuwühlen. Und dann muss ich es auch noch freigeben lassen von NASA und Co. Das heißt, es dauert noch einen kleinen Moment. In der Zwischenzeit dann eben die Episoden, die ich vorher schon oder die ich kürzlich in Hamburg aufgenommen habe. Insbesondere hier die Episode zur Lufthansa Technik. Ich war im September bei Lufthansa Technik in Hamburg und habe mich da über die Grundüberholung, den D-Check einer A330 unterhalten und informiert. Und ja, in dieser Episode soll es darum gehen. Unser Gast ist Thomas Erich und der stellt sich gleich selber vor, wie immer. Noch kurz eine Korrektur: Als wir über die Stunden, also über die Flugstunden bei dem Flieger gesprochen haben, hat er gemeint 55.000. Inzwischen haben wir aber festgestellt, dass der Flieger nur in Anführungszeichen 51.000 Stunden bisher in der Luft war. Macht keinen großen Unterschied, aber wenn wir schon Zahlen nennen, sollten sie auch stimmen. Die Episode besteht wieder aus zwei Teilen. Der erste Teil, ein Gespräch im Büro über die Grundlagen. Der zweite Teil, dann ein Rundgang durch den A330 in der Halle mit den üblichen Kommentaren zur Tonqualität und den Hintergrundgeräuschen. Ihr wisst schon, wie immer. Gut, geht los. Also mein Name ist Thomas Erich. Ich bin seit 2001 in der Kommunikation der Lufthansa Technik hier in Hamburg tätig. Okay. Und Lufthansa Technik, ich meine, die Hörer werden sicherlich alle Lufthansa kennen als Airline, als Flugzeugbetreiber. Und hoffentlich auch benutzen und nicht nur genau. Kennen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob alle sich im Klaren sind, was die Lufthansa Technik macht und wie die in das Bild reinpasst. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Also die Lufthansa Technik ist ein Teilkonzern der Deutschen Lufthansa AG. So, wir selbst sind auch eine AG, aber zu 100% im Besitz der Deutschen Lufthansa. Sind seit 1. Januar des Jahres 1995, also seit gut 20 Jahren, jetzt selbstständig. Und sind ein bisschen dem Namen entsprechend diejenigen innerhalb des Konzerns, die sich um alle technischen Belange rund um das Thema Flugzeuginstandhaltung kümmern. So, inzwischen sind wir ein eigener, wirklich weltweit aufgestellter Konzern mit über 26.000 Kolleginnen und Kollegen, haben über 30 produktive Standorte kreuz und quer in der Welt, Hauptsitz und mit Abstand größter Standort aber nach wie vor Hamburg. Okay. Und alles, was wir hier tun, ist, ich sag mal, wirklich sämtliche Komponenten, alles, was im Flugzeug steckt, instand halten, weiterentwickeln, reparieren. Das geht also los von den Flugzeugen selber, über die Triebwerke, die Fahrwerke, alle Komponenten, die im Flugzeug drin sind. Mhm. Als weiteren Geschäftsbereich statten wir auch VIP-Flugzeuge oder Regierungsflugzeuge aus, also ein sogenanntes Completion Center. Mhm. Und wir haben einen eigenen, zunehmend wachsenden Bereich, der eigene Produkte entwickelt und herstellt. Beispiel? Wir produzieren in Serie ein eigenes Kabinenmanagement und Inflight Entertainment System, sind da Linefit bei Bombardier für die Business Jets. Wir produzieren beispielsweise Highspeed-Server für Datenübertragung in Flugzeugen, sind engagiert beim Thema Patiententransportsysteme. Die berühmten Leuchtstreifen im Boden weisen Ihnen den Weg dorthin, sind ein Produkt der Lufthansa Technik, ebenso wie die Steckdosen, mit denen Sie Ihren PC im Flugzeug aufladen. Ah, okay, interessant, das wusste ich auch nicht. Wenn Sie sagen, dass Lufthansa oder Lufthansa Technik alle Komponenten wartet, das heißt, Triebwerke werden nicht zum Hersteller zurückgeschickt und auch Avionik macht Lufthansa Technik selber. Das machen wir für die Kunden, die uns dafür einen Auftrag geben. Wir sind in der Regel aber im Wettbewerb zu den Herstellern. Okay. Aber von der Qualifikation her können und dürfen Sie das? Ja, so, und in der Tat sprechen Sie die beiden wesentlichen Worte darüber an, dafür an. In dem Thema Flugzeuginstandhaltung müssen Sie etwas nicht nur können, Sie müssen es auch dürfen. Ja. Zunehmend spielt des Weiteren das Thema IP-Zugang eine Rolle. Also wie komme ich eigentlich an das Wissen darüber, wie ich ein solches Gerät instand halte, ran? Dafür muss ich es ja erstmal kennen. Ja. So, das hat logischerweise der Hersteller sehr stark. So, und wenn der sich mit uns im Wettbewerb befindet, dann kann das durchaus mal ein Thema werden. Ja. Aber generell ist der Hersteller ja schon dazu verpflichtet, den Betreibern auch technische Handbücher und so weiter zukommen zu lassen. Es gibt ja für jedes Flugzeug ein Wartungshandbuch, Instandhaltungsprogramm, wo das alles im Detail beschrieben ist. Also so mal das gesetzlich minimal vorgeschriebene, da kommen sie auf jeden Fall ran. So korrekt, solange ich der Betreiber von dem Fluggerät bin, was die Lufthansa Technik aber nicht ist. Mhm. Okay. Und die Lufthansa als dann jetzt zum Beispiel Kunde und Betreiber, dürfte Ihnen das aber dann schon geben, das ist nicht geheim. Das ist teilweise zu regeln. In der Tat ist es aber innerhalb eines Konzerns deutlich leichter. So die Lufthansa Technik aber hält ja auch jede Menge Flugzeugmuster, Triebwerksmuster, Geräte, Komponenten, ähnliches instand von Mustern, die im Konzern gar nicht geflogen werden. Und für andere Kunden dann? Und macht das für Kunden weit außerhalb des Lufthansa-Konzerns. Ja. Also wir machen inzwischen ungefähr 2/3 unseres Umsatzes mit Kunden außerhalb des Lufthansa-Konzerns, also wirklich Konzern. Ja. Also da ist alles, was Swiss und Auer und ähnliches ist, schon zur Lufthansa gerechnet. Ja. Trotzdem ist der weitaus größte Teil unseres Umsatzes inzwischen mit Kunden außerhalb dieses Konzerns. Und da spielt das Thema eine große Rolle. Ja. Es liegt aber nicht daran, dass Lufthansa die Hälfte ihrer Flugzeuge woanders warten lässt, sondern dass sie einfach das Volumen so stark gesteigert haben, dass jetzt der externe Anteil den größeren Anteil ausmacht. Die Lufthansa Technik hat in Summe knapp 800 Kunden. Ja. So, und da sind natürlich sehr, sehr viele Airlines überwiegend dabei. Teilweise sind es auch Regierungen, ja, die ihre Flugzeuge uns anvertrauen. Die Airbus-Flotte beispielsweise, der Flugbereitschaft der Luftwaffe in Deutschland. Also die klassischen Kanzlermaschinen, wie sie immer salopp heißen beispielsweise. Da unterstützen wir in erheblichem Umfang bei der Instandhaltung der Flugzeuge. Mhm. Okay. Und Lufthansa Technik ist dann zugelassen als bei kleineren Flugzeugen nennt man das luftfahrttechnischer Betrieb. Hier heißt es wahrscheinlich irgendwie anders oder wie nennt sich also das? Also wir haben drei Zulassungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Wir sind ein zugelassener Instandhaltungsbetrieb, ein zugelassener Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb. Mhm. Das sind die drei Bereiche, die da jetzt im Wesentlichen eine Rolle spielen. Und als Camo agieren Sie wahrscheinlich auch korrekt für die Flugzeuge oder für die Flotten, die Sie als Camo nutzen. Kann ja jede Flotte ganz sich selber überlegen. Das ist nicht bei jedem, selbstverständlich nicht bei jedem Kunden der Fall, aber es ist bei einer ganzen Reihe Kunden ist der Fall. Ja. Und vielleicht für die Hörer, eine Camo ist, das können Sie, glaube ich, besser erklären. Die Camo ist die Institution, die Ihnen mal ganz laienhaft ausgedrückt die juristischen Voraussetzungen dafür schafft, dass Sie das Flugzeug überhaupt betreiben dürfen. So, das ist bei uns, ist es natürlich dann Instandhaltungsarbeit, aber für das Thema Zulassung des Verkehrsflugzeuges ist es der elementare Bestandteil, um überhaupt eine Genehmigung von den Behörden dafür zu bekommen, ein solches Flugzeug betreiben zu dürfen. Ja, und genau. Wer schreibt vor, also um jetzt wieder auf die Wartungen zu kommen, um die es ja jetzt schwerpunktmäßig geht, wer schreibt vor, welche Wartungen wann durchgeführt werden müssen? In dem Moment, wo Sie ein Flugzeug entwickeln, ein Triebwerk entwickeln oder eine Komponente von diesem Flugzeug, muss es dazu auch einen Instandhaltungsplan geben. Der wird von den Herstellern aufgestellt und von den entsprechenden Zulassungsbehörden, ich sage jetzt mal offiziell, abgesegnet. Und der schreibt dann im Prinzip ein, kann man das so sagen, ein Minimallevel an Wartung vor, in dem Sinne, dass man als Betreiber natürlich mehr tun darf, man darf Komponenten früher austauschen, bevor sie offiziell ablaufen. Das ist ja, also dieser Instandhaltungsplan gibt für jede Systemkomponente oder für die Flugzeugstruktur oder welches Teilaspekt wir uns da jeweils immer angucken, exakt vor, wann und in welchem Umfang, welche Eingriffe dort zur Instandhaltung zu machen sind. Das ist in der Tat das, an das Sie sich mindestens halten müssen. Ja. Die Frage von Ihnen zielt vermutlich in die Richtung, wie gehen wir in der Praxis damit um? Weil das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Aufgabe der Lufthansa Technik. Denn Sie haben in einem so komplizierten System wie einem Flugzeug durchaus sehr stark konkurrenzierende Ansprüche. So, und ich sag mal, das kann Ihnen passieren, dass Sie, um, ich sag jetzt mal, Kapitel 1 erfolgreich abzuarbeiten, das Flugzeug am Mittwoch stilllegen müssen. Und dann am Donnerstag feststellen, dass sie jetzt für Kapitel 2 leider wieder Arbeiten machen müssen. Das heißt, es ist dann sinnvoll zu sagen, die Arbeit, die am Donnerstag fällig ist, die mache ich am Mittwoch einfach schon mal mit. Ja. Dann kann ich das Flugzeug nämlich wesentlich besser betreiben, auch wenn es eigentlich noch gar nicht vorgeschrieben ist, das zu machen. Das heißt, die Optimierung dieser Wartungspläne an das, in, an das Einsatzprofil des Kunden. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Lufthansa Technik, ja, dass wir das für die jeweiligen Kunden so ausarbeiten, dass es die gesetzlichen Ansprüche voll erfüllt, gleichzeitig aber für den Kunden betrieblich vernünftig umsetzbar ist. Ja. Ist ja auch ganz schnell eine wirtschaftliche Frage, ne? Also Flugzeuge, die am Boden stehen, sind teuer. Nicht nur, weil sie den Kunden was verrechnen, wenn sie hier arbeiten, sondern weil sie keinen Umsatz machen. Richtig. Also die Minimierung der Bodenzeit ist ein Riesenthema. Ein Flugzeug kann nur Geld verdienen, wenn es fliegt. Ja, ja, ja. Und die Flugzeuge sind ja auch so ausgelegt, dass sie im Prinzip, abgesehen von den Wartungszeiten, rund um die Uhr betrieben werden können. Eigentlich. Richtig. Mhm. Das Ziel davon. Mal noch eine Frage zu den Instandhaltungsprogrammen. Ich bin Segelflieger und habe ja da seit den neuen Vorgaben der EASA, muss ja auch ein Instandhaltungsprogramm für das Flugzeug definieren. Und zwar ist ein Instandhaltungsprogramm ja nicht nur für den Typ definiert, sondern muss für jedes einzelne Stück beantragt, genehmigt und zugelassen werden. Okay. Und in so einem Instandhaltungsprogramm kann man auch, zumindest bei Segelflugzeugen, Dinge, die im Wartungshandbuch als Vorschrift drinstehen, zum Beispiel Schleppkupplung alle 4 Jahre ausbauen und zum Hersteller schicken, das kann man da wegkonfigurieren oder wegbegründen, indem man sagt, ja, wir schicken das nicht so oft ein, weil der Pilot macht vor jedem Start eine Kontrolle. Ja. Zumindest mal auf dem Papier. Mhm. Mit anderen Worten, in diesem Fall ist es eben nicht so, dass man als Betreiber mehr macht, als das Wartungshandbuch vorschreibt, sondern eigentlich weniger oder anders. Gibt es diese Freiheiten bei Airlinern auch? Das kommt sehr stark darauf an, wer da mit wem spricht. So, das war der Theorieteil. In der Praxis folgendes. Ein solches Instandhaltungsprogramm lebt. Mhm. Wenn Sie, ich hatte bereits gesagt, es gibt viele konkurrenzierende Ansprüche an ein Flugzeug. Wenn Sie, auch hier jetzt wieder einfach aus der Luft gegriffene Beispiele, wenn Sie bestimmte Checks haben, die sind alle 14 Tage vorgeschrieben. Jetzt wirklich einfach nur als mathematisches Beispiel, um das verstehen zu können. Und Sie haben einen anderen Check, der ist alle 13 Tage vorgeschrieben, dann werden Sie als Instandhaltungsbetrieb im Interesse Ihrer Kunden relativ schnell dahin gucken, ob dieser Check wirklich alle 13 Tage notwendig ist oder ob es dann nicht auch auf die 14 Tage tun, weil man die Sachen dann zusammen abarbeiten kann. Ja. So, in dem Moment, wo ich über entsprechende Betriebserfahrungen verfüge, über das technologische Know-how verfüge und die entsprechenden Zulassungen habe, kann ich in der Tat mit der Behörde dann über solche Dinge reden, wenn ich die entsprechenden Nachweisführungen vorlegen kann, dass das zulässig ist. Das kann aber genauso gut auch in die andere Richtung laufen. Mhm. Ich kann auch feststellen, dass bei Geräten Instandhaltungszyklen sinnigerweise sogar vorgezogen werden. Entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder weil ich festgestellt habe, dass ich bei bestimmten Systemen Ausfälle habe, die ich im Flugbetrieb so nicht haben möchte. Klar. Und die Dinger deswegen gerne ein bisschen häufiger überwachen möchte. So, in der Regel ist es aber so, dass da wirklich geguckt wird, im Rahmen der Optimierung von Instandhaltungsplänen zu gucken, dass man die Arbeitspakete vernünftig aufeinander anpasst. Mhm. Also ein ganz großes Beispiel dafür, was im Moment in der Branche sehr stark unterwegs ist. Sie haben diese ganz großen Flugzeugüberholungen, die wir uns nachher ja auch noch angucken werden, die zu einer mehrwöchigen Liegezeit von Flugzeugen führen und alle 5 bis 6 Jahre bei den Flugzeugen vorgeschrieben ist. Es gibt immer mehr Kunden, die sagen, das ist mir ein viel zu langer Ausfall dieses Flugzeugs. Ich möchte mit dem Ding Geld verdienen und ich kann dir zwar durchaus mal zwischendurch spontan den Flieger da für ein paar Tage geben, aber so eine lange Geschichte, das möchte ich nicht machen. Mhm. So, und in dem Zusammenhang können wir eine solche Flugzeugüberholung oder nennen wir den allgemein bekannten Begriff D-Check dafür, zerlegen auf kleinere Arbeitspakete. Mhm. Denn die Vorschrift sagt ja, du musst diesen Check nach spätestens, ich sage jetzt mal, 6 Jahren zum Beispiel gemacht haben, oder nach so und so viel Flugstunden oder nach so und so viel Starts und Landungen. Das sind in der Regel die drei Größen, die da immer beobachtet werden. So, ich darf es natürlich vorher machen. Ja. Das heißt, ich kann ein Instandhaltungsprogramm entwickeln, in dem ich einen solchen großen D-Check zerlege und auf die kleineren C-Checks verteile. Die werden dadurch natürlich im Umfang ganze Ecke größer. So, bedeuten dann aber zum Beispiel für das Flugzeug 1,5 Wochen Standzeit, die der Kunde in seinen Flugplan in der Regel wird einplanen können. Mhm. Und das ist so ein bisschen Philosophiefrage. Es gibt also Airlines wie die Lufthansa, die bei den allermeisten Flugzeugmustern da auf dem traditionellen Programm unterwegs sind, was bei einer, ich sag mal, größeren Flottengröße auch eher handelbar ist. Ja. Für Betreiber kleiner Flotten die sind eher an einem höheren Maß von Flexibilität interessiert. Mhm. Und die Low-Coster spielen da wieder eine Sonderrolle, weil die wiederum relativ stark Saisongeschäft gucken, da abdecken zu können. Die können dementsprechend aber auch immer relativ gut vorausplanen, wann sie ihre Flieger dann mal freistellen können. Mhm. Und auch dann können wir entsprechende Arbeitspakete schnüren. Also das ist zulässig, dass sie in Abstimmung mit den Herstellern und Behörden solche Programme ändern, solange sie diese definierten Mindestanforderungen, bis wann bestimmte Dinge abgearbeitet werden müssen, immer strikt einhalten. Mhm. Und nur noch mal, um es klar zu sagen, es muss immer das LBA oder die EASA oder wer auch immer, FAA, genehmigen. Ja. Genau. Also können Sie nicht da irgendwie beliebig sich irgendwas ausdenken. Mit der Zulassung läuft es ja im Prinzip ähnlich. Also der Hersteller muss, um sein Flugzeug zugelassen zu bekommen, initial den TÜV, muss er ja auch ein Wartungshandbuch, also auch das Wartungsprogramm, dass sich der Hersteller ausdenkt, kann er sich nicht ohne weiteres einfach nur ausdenken. Auch das muss zugelassen werden bei der Zulassung des Flugzeugs. Richtig. Also eigentlich hat immer das Amt die Oberaufsicht. Ja, dafür ist es auch da. Das ist Luftfahrtbundesamt für die Fliegerei, Eisenbahnbundesamt für die Eisenbahn. Ja. So, und das also für alle Verkehrsmittel, die im Bereich unterwegs sind, Passagiere zu befördern und ein entsprechendes Sicherheitsrisiko haben, bei technischem Versagen zu Unfällen zu führen, werden entsprechend beaufsichtigt. Ja, ja. Sind dann, wo wir gerade von Aufsicht reden, sind dann auch zum Beispiel LBAler jetzt hier und sind bei den Checks selber dann als aufsichtsführende Person nochmal irgendwie dabei oder als Unterschreibungsbevollmächtigter? Das kommt darauf an, von was für Art für Checks wir reden. Bei den Checks, die wir hier selbstständig ausführen dürfen, für die wir die entsprechenden Lizenzen haben, ist das in der Regel nicht der Fall. Natürlich gibt es regelmäßig angemeldete und unangemeldete Audits, in denen die Behörden hier vorbeikommen. Und da gibt es wirklich beide Stufen. Sowohl ich bin dann nächsten Mittwoch mal wieder da, als auch ich bin jetzt hier. Ja. Es gibt aber Tätigkeiten am Flugzeug, Modifikationen beispielsweise, die sie zum ersten Mal auf einem bestimmten Muster ausführen. Dafür benötigen sie dann ein sogenanntes STC, ein Supplemental Technical Certificate. Mhm. Das heißt, eine Zusatzzulassung, um solche Arbeiten künftig ausführen zu dürfen. So, das ist zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell. Die Lufthansa hat ja das größte Investitionsprogramm ihrer Geschichte in die Kabine gesteckt, um die Flugzeuge jetzt alle auf einen einheitlichen, weitaus höheren Standard in der Kabine zu bringen. Mhm. So, und da sind wir im letzten Schritt jetzt dabei, die Premium Eco-Klasse in die Flotten einzurüsten. So, und dafür brauchen Sie für jedes Flottenmuster eine erste Liegezeit, in der Sie das machen, mit der Ihnen dann am Ende von der Behörde das STC ausgestellt wird. Und das setzt voraus, dass die Behörde entsprechend dann auch bei der Liegezeit dabei ist und überprüft, ob Sie das alles richtig gemacht haben und dann am Ende genehmigt, dass Sie das künftig, ich sag jetzt mal so, in Serie fertigen dürfen. Mhm. Okay. Die gleiche Frage für den Hersteller sind... Wir sehen ja nachher eine A330 bei der Grundüberholung. Mhm. Sind da Airbus-Leute anwesend? Das zwingend erforderlich ist das nicht. Wir sind aber natürlich im Austausch mit den Herstellern, wenn es darum geht, dass wir bestimmte Findings haben, zu denen wir uns austauschen müssen. Also ich sag mal, bei bestimmten Reparaturtiefen müssen wir den Hersteller mit einbinden. Also wenn sie Probleme identifizieren. Richtig. So. Ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich abseits dieser vorgeschriebenen Pfade auch, ich sag mal, einen gegenseitigen Austausch. Also wenn Sie ein Flugzeugmuster am Markt haben, wo dann die ersten Überholungen fällig werden, so, und Sie zum Beispiel, nehmen wir mal was ganz Typisches, Sie haben bestimmte Bereiche, wo die Klimaanlage nicht hundertprozentig den Luftstrom aufrechterhält, dann setzt sich da in großem Umfang Staub nieder. Mhm. So, das kann A, unerwünscht sein, B, kann sich das durchaus auch mal in Regionen sein, wo das über einen Zeitraum von 20, 25 Jahren auch mal gefährlich werden könnte, wenn sich dieser Staub beispielsweise in Gebieten absetzt, wo sie Strom und Feuchtigkeit haben. Mhm. So, und dann, das sind Sachen, wo man sich dann wirklich austauscht, um entsprechende Produktverbesserungen in die Produktion einfließen lassen zu können. Ich meine, generell freut sich der Ingenieur ja, wenn er irgendwie Feedback bekommt, wie ein Teil altert und wie es sich in der Praxis verhält. Und man kann das natürlich in gewissen Grenzen simulieren, ist auch vorgeschrieben. Das wird auch, es gibt ja diese sogenannten Bruchzellen, genau. Bei denen ganz bewusst starke Alterungsprozesse simuliert werden, um zu gucken, wie sich das Flugzeug verhält. Das ist im Rahmen der Zulassung von immenser Bedeutung. Aber nichtsdestotrotz will eben der Hersteller dann auch tatsächlich sehen, wie es in der Praxis wirklich passiert. Und wahrscheinlich auch deshalb kommt er dann quasi vorbei und guckt mal rein. Richtig. Mhm. Airbus selber bietet keine Wartung an, oder? Airbus selber bietet keine Flugzeuginstandhaltung als solches an, hat aber Netzwerke, über die sie solche Arbeiten vermitteln. Mhm. Ich wollte auf die Frage raus, ob quasi sie sich hier in Konkurrenz zu Airbus befinden und damit Airbus möglicherweise vielleicht kein Interesse hat, ihnen irgendwie zu helfen. Aber das ist eben nicht so, weil Airbus eben kein Wartungsbetrieb ist. Ja, das ist so. Also es gibt viele Bereiche, da wird völlig offen zusammengearbeitet. Es gibt andere Bereiche, da konkurrenzieren wir schon und da guckt man sich auch gegenseitig sehr intensiv auf die Finger. Das ist so. Kann man da ein Beispiel nennen oder ist das geheim? Das, wie ich mal, relativ offen ist, dass die Flugzeughersteller bemüht sind, insbesondere im Bereich der Komponentenversorgung stärker in den Markt einzusteigen und da über eigene Netze anzubieten. Also alles, was sie an, ich sag mal, alles, was nicht zur Flugzeugzelle gehört, nicht Triebwerk ist, nicht Fahrwerk ist, also sie aber trotzdem aus dem Flugzeug ausbauen können, vom Cockpit-Instrument bis zur Kaffeemaschine. Okay. Mhm. So, und da gibt es also schon durchaus Märkte, in denen wir uns in Konkurrenz befinden. Mhm. Aber ich meine, ohnehin gilt das Thema, sobald wir vom Thema Flugsicherheit reden, gibt es keinen Wettbewerb. Also in dem Moment ist völlig offener Austausch. Ist auch vorgeschrieben. Völlig unabhängig davon, ob über die Behörden oder kollegial. Ja, okay. Welche Rolle spielt denn Wartung bei Flugzeugen und Überholungen generell? Es gibt ja diesen Spruch, vor allem bezüglich Oldtimern, ja, dass Flugzeuge, die gut gewartet sind und wo die entsprechenden Komponenten ausgetauscht wurden, wenn sie entsprechend halt ausgetauscht werden müssen, dass die nicht gefährlich, ja, also die altern nicht. Ja, ist da etwas provokanter Ausdruck. Ja, die altern, wenn sie den entsprechenden Aufwand betreiben, dann altern die ja wirklich nicht. Also das ist eine reine Frage der Wirtschaftlichkeit. Sie können, Paradebeispiel Lufthansa U-52, ein Flugzeug sehr lange technisch in Betrieb halten. So, wirtschaftlich ist der Betrieb einer U-52 heutzutage vermutlich unstrittig nicht mehr sinnvoll. aber es geht. Technisch ist das machbar. Ja. Wie gesagt, mit entsprechendem Aufwand. So, und das in der Tat ist der Punkt, irgendwann meldet sich der Controller bei Ihnen und sagt, es ist ja schön, dass das ein Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm für die Technik ist, aber ein wirtschaftlicher Betrieb dieses Flugzeuges ist nicht mehr möglich. Mhm. So, und Sie haben da immer so ein bisschen Sprünge. Sobald es ein zum Beispiel Triebwerksmuster auf dem Markt gibt, das 20% weniger Treibstoff verbraucht, werden Sie bei entsprechend ansteigenden Treibstoffpreisen eine deutliche Ausflottung der alten Technologie feststellen. Wenn es Technologiesprünge nicht gibt, wird man tendenziell eher dazu neigen, Gerät länger zu betreiben. Mhm. Aber der Zustand des Flugzeuges ist wirklich allein davon abhängig, welchen Aufwand Sie in die Instandhaltung des Gerätes stecken, denn Sie können ja wirklich alles nach Belieben austauschen, erneuern, reparieren. Ja. Das heißt, das Gerät altert nicht nur nicht, sondern bei einem Flugzeug wird ja auch sehr stark nachgerüstet, wenn zum Beispiel neue Radarsysteme auf den Markt kommen, die zusätzliche Sicherheit bieten oder ähnliches, dann werden vorhandene Flotten ja auch damit ausgestattet. Das heißt, das Flugzeug wird sozusagen besser. Da kommt also, es gibt diesen wunderschönen Spruch, nach einer Überholung ist das Flugzeug besser als neu. Ja. Das ist natürlich insoweit Quatsch, als dass sie nicht aus einem 20 Jahre alten Flugzeug ein 0 Jahre altes gemacht haben. Aber in der Tat, es ist besser als neu, weil sie Technologien nachgerüstet, eingerüstet haben, die zum Zeitpunkt des auf den Markt kommens dieses Fluggeräts noch gar nicht existent waren. Ja. Ja. Also nehmen wir für den, was der Passagier sofort mitbekommt, Internet an Bord. So, wenn sie vor 20 Jahren jemand gesagt hätten, du hast da Online-Kommunikation, dann hätte man sie recht schnell schmunzelnd angeschaut. Ja, ja. Gut, das sind natürlich, da wird jetzt der Hörer vielleicht sagen, ja gut, das sind ja, wenn man so will, nur irgendwelche Kabinen-Convenience-Features. Das hat ja mit der Sicherheit und Substanz des Flugzeugs an sich nichts zu tun. Nein, aber nehmen Sie Bodenabstandswarnradar, nehmen Sie Traffic Alert Collision Avoidance System, wo die Flugzeuge untereinander kommunizieren. Ja. Du kommst mir hier zu nah, ich finde das mal klasse, du gehst ein bisschen nach unten und dann gehe ich ein bisschen nach oben. Und dann kommen wir hier beide bestens miteinander aus. Ja. Das sind alles Dinge, die jetzt im Laufe der Jahrzehnte in die Flugzeuge nachgerüstet worden sind. Sie haben eine ganz andere Generation von Wetterradar heute in den Flugzeugen, als das noch vor 40 Jahren der Fall war. Ja. Und da entwickelt sich die Technologie in erheblichem Umfang weiter. Ja. Reden wir mal über die vorgeschriebenen Checks, die es da gibt, die verschiedenen. Die sind ja nummeriert als A, B, C und D. D-Check reden wir nachher im Detail drüber. Fangen wir an mit dem A-Check. A-Check, Routinewartung nachts? Wir müssen noch viel früher anfangen. Okay. Wir müssen noch viel früher anfangen. Also das ist ein Instandhaltungsprogramm, was damit anfängt, dass vor jedem Flug jemand um das Flugzeug rumgeht. Ja. Und das Flugzeug auf offensichtliche Beschädigungen überprüft. Ist mir da gerade ein Catering-Fahrzeug reingeknallt? Ist mir ein Reifen geplatzt? Habe ich einen Schraubendreher im Triebwerkseinlass liegen, tropft eine Hydraulikleitung. Das heißt also, vor jedem Flug machen Sie mit optischer Sichtprüfung, auch mit kleinen Systemchecks, zum Beispiel wie bewegt sich das Leitwerk, machen Sie eine Überprüfung, ob das Gerät unmittelbar betriebsfähig ist. So, und je größer der Check dann wird, entsprechend auch die Abstände, zwischen in denen diese Checks gemacht werden, immer größer werden. Es gibt Dinge, die werden alle 2 Tage gemacht, es gibt Dinge, die werden alle einmal in der Woche gemacht. Und irgendwann landen sie dann bei der ganz großen Flugzeugüberholung, die alle 5 bis 6 Jahre fällig ist. Und bei dieser wird dann wirklich das gesamte Flugzeug auf die Struktur auseinandergenommen und die komplette Struktur des Flugzeuges auf Korrosionsschäden, auf Materialermüdung, auf Rissbildungen, ähnliches untersucht. Repariert, in diesem Zusammenhang auch modifiziert, was wir gesprochen hatten, wenn entsprechende Technologiesprünge einen Beitrag zur weiteren Erhöhung der Flugsicherheit leisten können. Die Airlines bitten in diesem Zusammenhang relativ häufig darum, bauen wir da mal eine neue Business Class ein oder ein neues Entertainment-System oder halt auch Internet an Bord. Das sind dann Arbeiten, die in diesem Zusammenhang ausgeführt werden. So, und die gesamte Philosophie dahinter ist immer der: Schäden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten könnten, so rechtzeitig zu entdecken, dass sie nicht zu einer Gefährdung des sicheren Betriebs des Fluggeräts führen können. Ja. So, und deswegen geht das halt los mit dem einmal drum rumlaufen, weil wenn Ihnen ein kompletter Reifen weggeplatzt ist oder eine Hydraulikleitung gerissen ist, das ist eine unmittelbare Gefährdung des nächsten Fluges. Das müssen Sie also vor jedem Flug geprüft haben. Ein, ich sag mal, Riss in der Flugzeugzelle hingegen ist etwas, was die Flugsicherheit auf die nächsten 100 Flüge nicht im geringsten beeinflusst. Das ist also etwas, was Sie nicht vor jedem Flug überprüfen müssen. Können Sie auch gar nicht, dann würde man nicht mehr fliegen können. Genau, ja. So, das ist aber etwas, was im Laufe von zig Jahren dann irgendwann doch zu einer Strukturermüdung führen könnte, die eine Gefährdung der Stabilität der Zelle darstellt. Das müssen Sie aber dann nicht so häufig, aber dafür wesentlich gründlicher überprüfen. So, und so ist das Ganze immer in immer weiteren Intervallen mit immer größerer Eindringung tiefer aufgebaut. Und ich sag mal, die Checks sind dann in der Tat, die heißen also Pre-Flight-Check, Ramp-Check, Service-Check, und dann geht's mit A nicht mehr B, CD weiter. Schönerweise hat dann zwischen C und D hat noch eine IL gemogelt, Intermediate Layover. Das sind die großen Überholungen, Intermediate Layover und D-Check. Früher war das tatsächlich mal relativ einfach mit ABCD bezeichnet, deswegen heißen die bis heute auch immer noch Letter-Checks, weil die halt einfach den Buchstaben nach lang gelaufen sind. Wollen wir da trotzdem noch kurz durchgehen? Also der A-Check macht dann was? Der A-Check ist eine sehr ausführliche Systemüberprüfung. Da wird auch viel abgeschmiert, zum Beispiel an Türen. Es wird in hoher Eindringtiefe überprüft, ob das Flugzeug funktioniert. Okay. Und das wird dezentral gemacht. Da muss der Flieger nicht nach Hamburg. Das wird dezentral auf Stationen gemacht, die über eine Halle verfügen und über die entsprechenden Qualifikationen des Personals verfügen. Okay. Und die Qualifikationen, by the way, das haben wir in Episode, glaube ich, Nummer 8 besprochen, als wir mal in Frankfurt auf der Basis waren. Da gibt's ja die was tun dürfen und die was unterschreiben dürfen. Das sind ja nochmal 2 verschiedene Paar Stiefel. Richtig. Also man braucht eben entsprechende Prüfer und wahrscheinlich dann Techniker oder wie heißt man den, der nicht prüft, sondern tut. Das sind also es sind alles Mechaniker, also ein Mechaniker, Elektroniker, Systemer, oder es gibt noch im Strukturbereich den alten Begriff des Flugzeugbauers, der es eigentlich sehr genau beschreibt. Heute heißt der Beruf Fluggerät, Mechaniker der fachrichtigen Fertigungstechnik. da müssen wir wirklich zwischendurch Luft holen. Ja. Und also diese Gewerke sind es im Wesentlichen, die da am Flugzeug arbeiten. Und innerhalb ihres jeweiligen Gewerkes nehmen sie dann mit zunehmenden Schulungen, mit zusätzlichen Type Ratings, ähnlichen, die sie sich erwerben, immer höhere Positionen ein in dem, was sie freizeichnen dürfen, also was sie an Arbeiten ausführen und am Ende freizeichnen dürfen. Ist es immer so, dass der die Arbeit ausführt, nicht auch freizeichnet, sondern das von einem zweiten Paar Augen angeguckt kriegt? Nein, oder es gibt völlig unkritische Arbeiten, die eine Person ausführt und abzeichnet. Es gibt andere hochkritische Arbeiten, wo sogar ein Dritter drauf gucken muss. Oder sogar mehrere Systemchecks nacheinander stattfinden. Also ein Paradebeispiel, wenn Sie nach einer Triebwerksüberholung werden die einzelnen Systeme und Geräte des Triebwerks überprüft, dann wird das Triebwerk wieder zusammengebaut, es kommt das Triebwerk auf den Teststand, und wenn Sie das Triebwerk wieder ans Flugzeug anbauen, dann muss das Flugzeug nochmal einen Standlauf mit dem Triebwerk machen, weil Sie auch beim Verbinden dieser Aggregate natürlich viele Fehler machen können. Ja. Das heißt, das wird dann in zig Schritten überprüft und immer von mehreren Leuten. Weil das sind ja die elementaren Dinge, um einen sicheren Flugbetrieb gewährleisten zu können. Ja. Oder auch ein ganz typisches Beispiel, wenn Sie Arbeiten am Flugzeug haben, die in der Summe dessen, was Sie ausführen, auch zu schlimmen Fehlern führen könnten, dann muss das auch entsprechend gemacht werden. Also ein Beispiel, wenn an mehreren Triebwerken gleichzeitig die Ölfilter gewechselt werden müssen, dann darf das nicht derselbe Mechaniker machen, sondern dann müssen das verschiedene Mechaniker machen, um sicherstellen zu können, dass wenn einer aufgrund eines schlechten Tages einen Fehler macht, der den nicht redundant in mehrere der Systeme einbaut. Ja. Ja. Und das ist die gesamte Philosophie, die hinter Flugzeugen steht. Also zum Beispiel auch bei den bei Navigationseinheiten oder ähnlichem, die drin sind. Sie kennen das klassische Update Ihres Computers, nur einmal Download und nichts geht mehr. Ja. So, wenn Sie da vier exakt gleiche Konfigurationen von Rechnern stehen hätten, dann haben Sie keine Redundanz. Ja. So, denn dann hauen Sie auf alle das gleiche Update drauf und alle würden gleichzeitig abschmieren. Ja. Das ist keine Redundanz im Sinne eines sicheren Flugbetriebes, sondern das müssen dann Geräte mit unterschiedlicher Hardware-Konfiguration unterschiedlicher Software sein. Ja. Dazu vielleicht auch die Eigenwerbung auf die Episode zum Fly-by-Wire im A320. Da haben wir das auch im Detail diskutiert, dass eben die verschiedenen Rechner eben unterschiedliche Rechner sind, unterschiedliche Software haben, unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Der B-Check, den es ja nicht mehr gibt. Den gibt es nicht mehr, ja. Was war das, beziehungsweise warum gibt es den nicht mehr? Der hat im Rahmen der Weiterentwicklung der Flugzeuge und der immer höheren Zuverlässigkeit der Flugzeuge ist der irgendwann einfach überflüssig geworden. Okay. Also sie haben dann Arbeitspakete einfach in die anderen Checks verlagert, weil der so als solches keinen Sinn mehr machte. Okay. C-Check? C-Check ist die höchste Stufe der Systemüberprüfung, gleichzeitig aber auch bereits erste Strukturuntersuchung. Beim C-Check werden besonders stark beanspruchte Teile der Struktur des Flugzeugs untersucht, die auch in einem engeren Rhythmus überwacht werden müssen, als das bei den Dingen ist, die dann beim D-Check überprüft werden. Das heißt, beim C-Check haben sie schon eine relativ große Zerlegung des Flugzeugs, aber noch bei weitem nicht so weit, wie das dann später bei den großen Flugzeugüberholungen der Fall ist. Also sprich, beim C-Check kommen, wenn ich es richtig weiß, eben zum Beispiel die Sitze raus und die Innenverkleidung weg, dass man von innen so weit wie möglich an irgendwelche Kabelbäume und Teile der Struktur gucken kann. Ganz genau. Aber die eigentliche Verkleidung von außen, die bleibt drauf. Die Verkleidung von außen bleibt in der Regel sowieso drauf, wenn ich jetzt an ein reine, also wenn Sie nehmen, also auch bei einem D-Check, nehmen Sie nicht grundlos die Beplankung weg. Ja, ja. Sie bauen natürlich, ich sage jetzt mal, aerodynamische Verkleidung und ähnliches, das bauen Sie alles ab, weil Sie dafür ja an die Struktur ran wollen. Ja. So, die eigentliche Struktur als solches bleibt aber auch beim D-Check erhalten, es sei denn, ich finde Dinge, die ich reparieren oder austauschen muss. Dann wird natürlich rangegangen. Oder es gibt eine LTA oder eine andere vom Amt oder vom Hersteller kommunizierte Geschichte, wo halt was bei anderen gefunden wurde und wo man halt eben genauer hingucken muss. Richtig. Also das ist auch eine übliche Sache, die sogenannten Service Bulletins oder Airworthiness Directives, die letztere von der Behörde kommen. Das sind klare Anweisungen innerhalb bestimmter vorgegebener Zeiträume, Sonderprüfungen an bestimmten Dingen zu machen. Ja. Also ja. Wenn beispielsweise an irgendwo bei einer Triebwerksaufhängung festgestellt wird, da hat es nach 15 Jahren eine Rissbildung gegeben, die unerwartet ist, dann wird entsprechend angewiesen, je nachdem wie kritisch das Ganze ist, dass innerhalb der nächsten Wochen, Monate, Jahre bestimmte Überprüfungen oder Teileaustausche vorgenommen werden müssen. Gelesen auf Wikipedia, dass so ein C-Check ungefähr 5000 Arbeitsstunden ganz grob umfasst. Das hängt ganz, ganz stark davon ab. Also C-Check ist da tatsächlich eine kritische Sache. Das kann man so, von welchem Flugzeug muss da reden, wie alt ist das Ding und in welcher Philosophie befindet sich der Kunde. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, wenn es gibt Kunden, die die großen Flugzeugüberholungen so in der Form nicht mehr haben wollen, die dann also wirklich gewaltige Arbeitspakete in den C-Check verschieben, dann kommen sie nie und nimmer mit 5000 Stunden hin. Also das hängt wirklich ganz, ganz stark davon ab, nach welcher Philosophie, auf welchem Flugzeugmuster sie unterwegs sind. Ja. Dann kommen wir Richtung D-Check, also das, was wir uns nachher auch angucken. Synonym dafür Grundüberholung, kann man das so sagen? Also Ja, das gibt es genau wieder. Ja. Und wie lange ist der Flieger da? Das ist ein Airbus A330, der seinen ersten D-Check hier hat, bei dem gleichzeitig eine Modifikation in der Kabine stattfindet. Der wird 4 Wochen ungefähr bei uns sein. Mhm. Okay. Und das ist dann auch so eine richtige nennenswerte Investition. Also das ist richtig teuer. Das ist ein einstelliger Millionenbetrag. Ja. Das ist dann wieder sehr stark davon abhängig. Machen Sie nur in Anführungsstrichen den Check, was da wirklich, wir werden es ja nachher sehen, in drei Anführungsstrichen zu sagen ist, oder nutzen Sie die Liegezeit gleichzeitig aus, um im Kundenauftrag Modifikationen am Flugzeug zum Beispiel für mehr Passagierkomfort zu machen? Ja. Denn das macht Sinn, solche Arbeiten damit rein zu integrieren, wenn das Flugzeug für 3 bis 4 Wochen aus dem Betrieb rausgezogen wird, dann haben Sie es ja bei sich im Dock und können bestimmte andere Arbeiten gleich mitmachen. Man kann ja vor allem dann auch teilweise die Arbeiten parallelisieren, sodass es eben brutto tatsächlich nicht mehr Zeit kostet, sondern nur mehr Arbeitskräfte. Und damit ist die Liegezeit natürlich nicht länger. Und, ne? Wobei Sie natürlich gucken müssen, die Gewerke konkurrenzieren da schon ganz erheblich miteinander. Also ich sage immer so, nehmen wir ruhig mal das Beispiel A330, der in Lufthansa-Konfiguration, jetzt muss ich mal rechnen, müsste so um die 220 Sitzplätze haben. Bitte lieber nochmal in der Tabelle nachprüfen, weil ja, ich habe es gerade aus dem Kopf gesagt. wenn Sie ein solches Fluggerät mit Internet an Bord ausstatten, mit Breitbandkommunikation, dann heißt das, dass Sie auf diesem doch verhältnismäßig kleinen Platz ein mittelständisches Unternehmen mit 220 Arbeitsplätzen mit vollständig neuer Computertechnologie ausstatten. Mhm. So, wer mal das Vergnügen hatte, in einer Firma zu sitzen, wo Ihnen bei laufendem Betrieb die Kabel unterm Hintern weggezogen wurden, der weiß, was das heißt. Mhm. So, und das integrieren Sie da gerade in einen Check, in dem das ganze Flugzeug auseinandergenommen wird. Ja, klar. Das heißt, da muss schon sehr, sehr genau drauf geguckt werden, dass diese Arbeiten überhaupt parallel ablaufen können. Und das ist auch eine, ich sag mal, der Künste der Lufthansa-Technik, dass wir über die sehr langjährige Erfahrung, die wir auf den jeweiligen Flugzeugmustern haben und über unser hochqualifiziertes Personal auch im Bereich gerade von Arbeitsplanung und Ähnlichem das so hinbekommen können, dass die Kollegen da ihre Arbeit vernünftig machen können, ohne sich halt gegenseitig alle auf den Füßen rumzutrampeln. Ja, genau, weil ich meine, die müssen alle irgendwie durch die ein oder zwei Türen, die müssen alle ständig irgendwie ins Cockpit, weil da ja vieles dann doch irgendwie zusammenläuft oder in die Equipment Bay unterm Cockpit und dann wird es irgendwann eng. Ja, also da wird zum Beispiel auch, also das ist etwas, das hören wir relativ häufig, dass wir, meine Güte, hier arbeiten ja gar nicht so viele Leute. Ja. In Summe arbeiten da rund 350 Menschen an so einer Flugzeugüberholung. Das also sind brutto 250, die direkt am Flieger arbeiten, ja, nochmal 100 ungefähr in den sogenannten Backshops, also da, wo die Sitze instand gehalten werden, wo die Galleys, Lavatories gemacht werden, wo die Verkleidungen wieder auf Vordermann gebracht werden und. Dann sind in Summe in so einen Prozess 350 Personen eingebunden, aber die werden Sie natürlich nie gleichzeitig am Flugzeug finden, weil dann würden wir nicht mehr arbeiten können. Klar. Kriegt ein Flieger bei einem D-Check grundsätzlich neue Triebwerke oder haben die ihre eigenen Lebenszyklen und Wartungsintervalle? Ganz eindeutig Letzteres. Es gibt einen frechen Spruch in der Flugzeuginstandhaltung, der aber die Realitäten wirklich sehr gut wiedergibt. Und das ist der Satz, Triebwerk und Flugzeug sind zwei getrennte Welten, die sich zufällig in der Luft treffen. Und da ist wirklich was dran. Ja. So, und das ist auch relativ leicht verständlich, wenn man sich kurz wenn man sich kurz anguckt, welche Philosophie dahinter steckt. Eine Flugzeugzelle ist so komplex, so groß und so unvorhersehbaren Belastungen und Situationen ausgesetzt, dass ich diese Flugzeugzelle nach vorgegebenen Intervallen prüfen muss mit dem heutigen Stand der Technologie. Das heißt, ich muss einfach sagen, nach so und so vielen Jahren, nach so und so vielen Flügen, nach so und so vielen Flugstunden muss ich eine Überprüfung an bestimmten Strukturbauteilen vornehmen. So, das sieht bei einem Triebwerk deutlich anders aus. Ein Triebwerk ist, ich sag mal, wenn man es wirklich ganz böse formuliert, alle Triebwerkshersteller bitte weghören, dann sind das 2 bis 3 Wellen, da stecken Scheiben drauf, in den Scheiben stecken Schaufeln, in der Mitte ist es heiß und alles dreht sich. So, das kann ich deutlich besser überwachen. Okay, ja. So, denn in dieses Flugzeug kann, in dieses Triebwerk, Verzeihung, kann ich Sensoren einbauen, das ist auch der Fall, die mir Informationen geben über Drehzahlen, über Treibstoffverbräuche, über Temperaturen am Ende der Brennkammer bzw. vor der Turbine, die mir sagen, welche Vibrationen ich in dem Motor habe, welche Öldrücke ich fahre, ähnliches. Das alles kann ich überwachen. Und diese Daten kann ich permanent sammeln. Ja. Und habe dann einen sehr guten Überblick darüber, in welchem Zustand sich dieser Motor befindet und kann den dann on condition, wie das so schön heißt, instand halten. Ja. So, dieses Thema on condition, das hat in der Flugzeuginstandhaltung eine immer größere Bedeutung. So, und bei den Triebwerken hat es diese Auswirkungen, dass ich bestimmte Routinekontrollen regelmäßig machen muss. Ich muss auch bestimmte Filterwechsel ähnliches regelmäßig machen. Ich habe auch bestimmte Bauteile im Triebwerk, die laufzeitabhängig sind. Das heißt, die nach einer bestimmten Laufzeit müssen die einfach gewechselt werden, egal ob sie heil sind oder nicht. Ich darf die auch nicht reparieren. Ja. Aber ansonsten kann ich dieses Triebwerk, um den Begriff zu wiederholen, on condition fliegen. Wenn ich nämlich über die Daten, die ich aus dem Flugbetrieb gewinne, sehe, dass das Flugzeug absolut das an Treibstoff verbraucht, was es soll, keinerlei Vibrationen hat, die Temperaturen vor der Turbine sich im idealen Rahmen bewegen, dann weiß ich, dass dieses Flugzeug, Triebwerk funktioniert. Das heißt, ich weiß, dass ich neben den Routinekontrollen, die ich machen muss, keine große Überholung in diesen Motor investieren muss, weil er funktioniert. So, nehmen wir jetzt zwei Beispiele dafür, warum man dann irgendwann entscheidet, einen Motor doch runterzunehmen. Zum einen, Sie haben tatsächlich eine Störung. Ja. Also Sie nehmen plötzlich von der Startbahn irgendeinen da hingekommenen großen Stein mit, der Ihnen einmal durch den Motor durchwandert. Ja. Dann werden Sie feststellen, dass das Engine Condition Monitoring System Ihnen überraschenderweise plötzlich Vibrationen anzeigt, weil Triebwerksschaufeln verbogen sind. So, das wird dann entschieden, in welcher Stärke das Ganze ist. Wenn das also wirklich so mal minimale Vibrationen sind, dann kriegt nicht mal mehr das Cockpit eine Information darüber. Das ist dann eine reine technische Information für uns in der Instandhaltung. Es geht ja direkt per ACARS oder so. Weil das ist eine Information, die ist für den Piloten dann nicht relevant. Ja. Wenn da aber jetzt mal wirklich Schäden entstanden sind, die zu also ernsthaften Vibrationen führen, die das Triebwerk beschädigen würden im Laufe des weiteren Fluges, also sprich, dass Lager zerstört werden könnten, ähnliches, dann geht eine entsprechende Information auch sofort ins Cockpit rein und dann wird in der Regel der entsprechende Motor abgestellt werden und der Flug abgebrochen. Ja. So, und in jedem Falle würden, aber selbst bei der untersten Stufe, bekommen wir eine entsprechende Information. Das heißt, es würde ein Kollege mit einem Boroskop sich dieses Triebwerk nach der Landung angucken und würde dann in Zusammenarbeit mit dem Engineering und den vorgegebenen Limits feststellen, das Ding darf noch wieder zurückfliegen zur Werft oder darf er eben nicht. Der Motor muss hier sofort an Ort und Stelle ausgewechselt werden. Oder es kommt ein sogenanntes Airline Support Team von uns, von der Lufthansa Technik, sind sehr flexible Kollegen, die dann vor Ort eine entsprechende Reparatur ausführen. Das wird dann jeweils entschieden. So, und das sind halt die beiden Unterschiede, dass ich entweder wirklich nach festen Intervallen vorgehe oder bestimmte Dinge wie beim Triebwerk on Condition fliege. Und da sich das sehr stark unterscheidet, gerade bei diesen beiden von Ihnen genannten Beispielen, hat das Triebwerk mit der Flugzeugüberholung nichts zu tun. Mhm. Natürlich, wenn der Flieger hier 4 Wochen steht, machen wir Routineinspektionen an den Triebwerken, weil es wäre schon ein bisschen sehr bescheuert, wenn der Flieger hier eine Woche vom Hof ist und anschließend steht er wieder 3 Tage wegen Triebwerken. Ja. Das heißt also, Routinearbeiten machen wir an den Triebwerken mit. Die bleiben aber dran. Das hängt davon ab, welche Eindringtiefe Sie bei dem Check haben. Ja. Denn auch die Triebwerksaufhängung gehört zur Flugzeugstruktur. So, und wenn ich an die ran muss oder an der bestimmte Arbeiten vorzunehmen habe, müssen die Triebwerke zwangsweise runter. Okay, aber Sie kommen nicht weg wegen den Checks am Triebwerk, Richtig. Sondern wenn, dann kommen Sie wegen den Checks an der Zelle in der Gegend des Triebwerks. Die Triebwerksaufhängung gehört zur Flugzeugzelle und muss dementsprechend bei einer solchen Überholung mit überprüft werden. Ja. Sie haben gerade von den Sensoren im Triebwerk geredet, die quasi ermöglichen, dass immer mehr On-Condition passiert, wenn man das Triebwerk immer besser monitoren kann. Mhm. Was wird denn am Flugzeug selber gemonitort? Also klar, ich kann Starts, Landungen, Stunden zählen, offensichtlich, das wird sowieso gemacht in Flugbüchern, Bordbüchern, Flughafen, was auch immer. Gibt es da den Messstreifen in der Struktur oder gibt es noch andere Dinge? Das ist etwas, das wird sich tatsächlich in absehbarer Zeit, wird es da vermutlich zu Entwicklungen kommen. So, es laufen zum Beispiel Versuche, Sitzschienen zu überwachen, so, weil sie haben bei Sitzschienen immer wieder Feuchtigkeit, sie haben Salz, was im Winter mit reingeschleppt wird, sie haben den O-Saft verschüttenden Passagier, der ihnen da, also Säure, das, O-Saft ist ja Fruchtsaft, damit Säure. So, und da gibt es also erste Systeme, die da eine Überwachung ermöglichen sollen, die irgendwann mal zu einer On-Condition-Lösung führen könnten. Derzeitiger Stand der Technologie ist aber tatsächlich nach wie vor der, dass das wirklich tatsächlich mit festgelegten Intervallen überprüft werden muss. Okay, interessant. Also gerade weil Dehnmessstreifen zum Beispiel zur Belastung der Zelle sind ja keine Rocket Science, ne? Das gibt ja eine ganze Reihe Forschungsflugzeuge, die zum Beispiel in der Struktur überall die Dinger drin haben, weil damit halt auch die Belastung der Zelle bei bestimmten Manövern überprüft werden soll. Also könnte man sich ja schon vorstellen. Gut, aber ich sag mal, man muss immer dazu sagen, alles, was ich zusätzliches einbaue, kann kaputt gehen. Kostet Geld. So, es kostet Geld und es kostet Gewicht. So, ja, und damit kostet es dann richtig Geld. So, das heißt, es muss einen Sinn haben. Stimmt. Bevor ich damit im Flugzeug agiere. Weil es einfach nur zusätzlich einbauen, um mehr Infos zu kriegen, die mir aber nachher nicht wirklich was nützen, das macht keinen Sinn. Mhm. Ja. Deswegen ist das, also das ist ein immens komplexes Thema. Ja. Wir sind an diversen Stellen sind auch wir als Lufthansa Technik dran zu gucken, was man da besser machen kann. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wir sind dabei, einen Roboter zu entwickeln, der selbstständig in der Lage ist, ums Flugzeug rumzukrabbeln und thermografisch Messdaten aufzunehmen zum Zustand der Zelle. So, was für Probleme würde der thermografisch erkennen? Der würde Rissbildung in der Rumpfstruktur sehr früh aufdecken können. So, und den kann ich zum Beispiel ja im Rahmen von einer Nachtliegezeit oder ähnliches mal einfach auf bestimmten schlecht zugänglichen Stellen meines Fliegers rumkrabbeln lassen. Und dann nimmt er mir die Arbeit schon mal ab, die ich ansonsten mit Kollegen im Dock machen müsste, die sich da in extrem ungemütlicher Position zu dann vorgegebenen Zeiten, wenn der Flieger stillgelegt werden muss, da vornehmen können. Das kann ich, da sind wir dran, solche Sachen zum Beispiel dann in einigen Jahren automatisieren zu können. Und wo Sie gerade von schlecht zugänglich reden, ist wahrscheinlich das Folgeprojekt dann die Tankinspektion durch den Roboter, weil da will ja auch keiner wirklich gern reinkriechen. Ja, wobei das wird, glaube ich, also das muss man ganz klar sagen, ich glaube, bis das in auch nur ansatzweise automatisierter Form funktionieren kann, wird es noch dauern. Okay. Weil das ist dermaßen komplex, die Strukturen, in denen ich da unterwegs bin. Da ist das menschliche Auge nach wie vor durch nichts zu ersetzen. Okay, erstaunlich. Also bei denen, auch das ist zum Beispiel die Tankinspektion in der Tat. Es muss in den Tank jemand rein. Dafür gibt es bestimmte vorgegebene Eintrittsöffnungen. Die Tanks werden natürlich logischerweise leer und werden über einen langen Zeitraum vorher belüftet. Ja. Und das sind speziell ausgebildete Kollegen, die diese Arbeiten auch freiwillig machen und entsprechend eng medizinisch gemonitort werden. Nichtraucher. Das ist nicht zwingend erforderlich, aber in Tanks sollte ich in der Tat nicht rauchen. Aber das ist noch viel größer ist die natürlich auch die Bedeutung nach dem Motto entsprechende Werkzeuge und Beleuchtungsquellen und ähnliches, dass ich da im Tank keine Zündfunken produziere. Also die Arbeit ist hochverantwortungsvoll, aber die ist nach derzeitigem Stand der Technologie so gut wie nicht zu automatisieren. Mhm. Also nach derzeitigem Stand ist sie nicht zu automatisieren. Ja, klar. Und auch nicht am Horizont erkennbar. Okay. Wie viel bei so einem D-Check ist planbar? Also sprich, sind vorgegebene Intervalle ablaufende Dinge oder Dinge, wo ich weiß, ich muss gucken, ob die Condition eingetreten ist, wenn ich es rauswerfe oder nicht. Und wie viel so ganz grob taucht da auf, was man dann spontan machen muss? Kann man das so ganz grob? Also man hängt natürlich am Flugzeug. Das in der Tat hängt am Flugzeug, weil man muss wirklich sagen, also bei Airbus werden zwei Babys nacheinander geboren, die gehen gehen gleichzeitig aus dem Flugzeugwerk raus, der eine am Montag, der nächste am Dienstag. So, der eine geht zur Fluggesellschaft A und fliegt einen relativ gemütlichen Dienst zwischen Hamburg und Frankfurt hin und her. Und wenn es mal ganz schrecklich kommt, dann muss er zum schlechten Wetter nach London. Der andere fliegt permanent durch die Sahara und hat einen Sandsturm nach dem nächsten um die Ohren. Wird fürchterlich ruppig eingesetzt. So, nach 15 Jahren haben diese Flugzeuge nichts mehr miteinander gemeinsam. Wirklich so richtig mit einem Nennwert kann man das nicht aufführen. Aber der relevante Punkt für uns ist, wie planen wir solche Liegezeiten? Zum Beispiel. Ja. Oder das Personal. Wenn Sie einen, ich sag mal, Kunden haben, den Sie gut kennen, nennen wir bei Lufthansa Technik mal ganz zufällig Lufthansa. Dann kennen Sie das Einsatzszenario dieses Flugzeuges sehr gut. Sie kennen die technische Geschichte dieses Flugzeuges sehr gut und Sie haben dieses Flugzeug in aller Regel vom ersten Einsatztag an technisch betreut. So, das heißt, da haben wir sehr genaue, sehr präzise Erwartungen, was wir bei einer solchen Flugzeugüberholung wahrscheinlich finden werden. Und können uns ziemlich gut darauf vorbereiten. Ja. Auch da gibt es nichtsdestotrotz immer mal wieder auch böse Überraschungen. So, wenn Sie ein Flugzeug zum ersten Mal sehen, das bereits ein bisschen betagter ist und Sie den wirklichen Betrieb dieses Flugzeuges kaum beurteilen können, dann ist der Anteil dessen, was Sie da an sogenannter Non-Routine dann im Laufe des Checks abarbeiten müssen, weil Sie bei der Befundung des Flugzeuges entsprechende Feststellungen gemacht haben, natürlich weitaus höher. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn das Flugzeug reinkommt, wird es erstmal auseinandergenommen, die sogenannte Demontage. Das heißt, die bauen alles Vorgesehene ab und aus. So, dann geht's an den Befund ran. Das heißt, die gucken sich an, in welchem Zustand ist das Flugzeug. Bei diesem Befund haben sie bestimmte Findings, wie es heißt. Ja. So, und die werden alle erfasst. Dann wird festgelegt, wie die wann abgearbeitet werden, durch welche Qualifikationen. So, und in diesem Prozess jetzt, bei dem Befund, im Übergang zur Reparatur, haben sie dann immer mehr die Aufspaltung zwischen der Routinearbeit, das ist das, was sie erwarten, und der Non-Routinearbeit durch die Findings, die sie während der Befundung gemacht haben, die sie dann in den weiteren Prozessen dieser Flugzeugüberholung integrieren müssen. Das heißt, diese Planung, von der Sie vorhin geredet haben, dieses, wo Lufthansa eben auch entsprechende Qualifikationen und Erfahrung hat, die geht eben auch während diesen ersten beiden Phasen natürlich noch weiter. Eben, erst wenn ich die Findings weiß, kann ich planen, wie es dann hinterher tatsächlich ganz genau. Geht. Wobei ich, wie gesagt, bestimmte Sachen weiß ich einfach. Also ich meine, ich weiß, dass wenn ich eine Liegezeit von einem so und so alten Flugzeug da habe, dass ich wahrscheinlich so und so viele Sitzschienen werde austauschen müssen. Ja. So, das lege ich mir auch schon zurecht. Aber Sie können dann halt auch die Überraschung erleben, dass die Korrosionsschäden da oder ausgeschlagene Sitzschienen oder ähnliches, dass das bei weitem mehr ist, als Sie erwartet haben. Ja. So, und dann können Sie sich am Markt auch schon mal ganz schnell drum kloppen, dann noch genug von ranzukriegen. Oder wenn wir, wie gesagt, als Lufthansa-Technik dürfen wir sehr viel auch selbst herstellen, eben sich schon mal mit ihren Kollegen in den Werkstätten in Verbindung setzen, dass die dann bitte doch da mal relativ zügig weit mehr liefern, als sie ursprünglich angenommen haben. Wenn Sie gerade sagen, selbst herstellen, was machen Sie dann alles selber? Also will sagen, bauen Sie auch mal Dinge, die man eigentlich kaufen könnte, trotzdem selber? Ja, wenn die auf dem Markt nicht zu bekommen sind und wir das fertigen dürfen und können, ja. Okay. Was beispielsweise sind das für Sachen? Sie sagt gerade Sitzschienen ist wahrscheinlich ein Beispiel. Sie bauen sicherlich keine eigenen Höhenmesser. Das ist ein Beispiel. Nein, das tun wir definitiv nicht. Ja. Es gab zum Beispiel mal bei einem Flugzeugmuster bestimmte Verbindungsstreben, die nie irgendwo Ärger gemacht haben und urplötzlich fingen sie an, richtig Ärger zu machen. So, und die waren beim Flugzeughersteller als Ersatzteil schlicht nicht zu bekommen. So, und dann waren wir wirklich sehr glücklich drüber, dass wir in der Lage waren, diese Sachen selber dafür Herstellungsprozesse zu entwickeln und über die Fähigkeiten zu verfügen, das dann auch entsprechend herstellen zu können. Also das war dann auch ein Strukturteil? Ja. Okay, also es sind eben nicht nur der Begriff, den Sie vorhin erwähnt haben, Komponenten, sondern eben auch tatsächlich. Okay. Reden wir noch kurz über die Kilo Delta an sich. Eine A330 hatten Sie schon erwähnt. Zweistrahliger Langstreckenflieger. Kennt wahrscheinlich jeder. Wie viele Stunden hat der Flieger jetzt? Der ist jetzt rund 55.000 Stunden in der Luft gewesen. Hat fast 9.500 Flüge hinter sich. Baujahr? 2004. Also ist jetzt quasi roundabout 10 Jahre alt. Ganz genau. Das heißt, es ist die zweite Flugzeugüberholung, die er jetzt hat. Er hatte nach gut 5 Jahren hatte er einen sogenannten Intermediate Layover, IL-Check. Das war die erste Überholung. Der D-Check jetzt ist die zweite Überholung, aber der erste D-Check. Der erste D-Check, ja. Und neben den, also wir gucken uns das ja gleich im Detail an, aber welche Updates weiß man jetzt schon, baut man ein? Sie hat, glaube ich, vorhin die Kabine der erwähnt. Ganz genau, der wird jetzt im Zusammenhang mit dieser Liegezeit die zusätzliche Premium Eco Class eingebaut kriegen. Die unterscheidet sich von der normalen Economy Class durch. Deutlich bequemere, breitere Sitze mit erheblich verbessertem Sitzabstand. Okay. Aber da wird nicht die gesamte Economy Class so ausgestattet, nein, sondern ein Teil davon. Es wird ein Teil, also ein Teil der alten Economy Class wird so nicht wieder zurückgerüstet werden. Ja, okay. Dafür kommt dann Premium Economy in den Flieger rein. Okay. Gut, ich denke, dann sind wir mit den vorbereitenden Fragen durch. Ich muss noch eine Frage stellen, die ich gerade jetzt vorher noch per Twitter bekommen habe vom Rainer Kresken, vom DLR oder ESA, weiß ich nicht, ich glaube ESA. Der fragt, warum hier diese alte 707 auf dem Vorfeld rumsteht, was die hier tut. Das ist ein historisch hochinteressantes Flugzeug, das da steht. Das ist ein ehemaliges Lufthansa-Flugzeug. Das war eines der ersten Düsenverkehrsflugzeuge, das die Lufthansa in Betrieb hatte. Die Kennung, die da heute dran steht, ist geschummelt, muss gesagt werden. Das war also nicht von der Kennung, die heute drauf ist, wäre es das erste gewesen. Ich glaube, D-A-Bob oder D-A-Bot, ich weiß, müsste ich gleich mal nachgucken. Das habe ich zugegebenermaßen jetzt nicht im Kopf. Ja. Tatsächlich war es, glaube ich, das zweite oder dritte, was ausgeliefert worden ist. Aber es ist die erste Generation der Düsenflugzeuge gewesen bei Lufthansa. Also tatsächlich auch noch mit den Rolls-Royce-Triebwerken drunter. Die hatten dann später Pratt & Whitney, die 707. So, und ist nach der Ausmusterung aus dem aktiven Flottendienst über lange Zeit hier bei der Lufthansa Technik als Flugzeug für die damaligen Lehrlinge, heute Auszubildenden, im Einsatz gewesen und ist dann dem Flughafen übergeben worden vor längerer Zeit, gut 15 Jahre jetzt, glaube ich, ja, und wird jetzt als Museumsflugzeug und Ausstellungsobjekt vom Flughafen weiterhin genutzt. Also die steht da quasi zu Unterhaltungszwecken, die hat keinen tieferen Sinn. Also die hat diese Historie natürlich, dient auch nicht als, oft stehen ja so Flugzeugattrappen irgendwo rum, die dann von der Feuerwehr verwendet werden. Wird die auch redlich gefoltert. Ja. Okay. Also die wird für solche Zwecke, auch für Schleppversuche oder ähnliches, wird die immer wieder benutzt. Ja. Wobei man dazu sagen muss, jetzt inzwischen ist sie wirklich in ein Alter gekommen und auch in einen Zustand gekommen, wo auch das langsam enden wird. Also dieses Flugzeug wird, so schade es ist, wir sprechen mit einem großen 707-Fan, aber das wird wahrscheinlich doch irgendwann mal jetzt den Weg alles Irdischen gehen. Okay. was passiert mit Flugzeugen. Also entweder man stellt sie nach New Mexico auf den großen Flugzeugfriedhof. Da kriegen sie das Ding nicht mehr hin. Nicht mehr hin. Also das würde man dann tatsächlich an Ort und Stelle verschrotten. Auseinanderbauen, ja. Okay, alles klar. Also wir hoffen, dass das noch, ist ein äußerst solides Flugzeug, die 707. Ja, wird ja auch noch genug eingesetzt, das KC-135. Mit erheblichem Lebenswillen. Ja, gut, aber die werden, also die, ich sag mal, die große Anteil der militärisch noch fliegenden 707, die werden ja auch, ich sag mal, voll von ganz im Stand gehalten von Profis. Ja, genau. Das ist, dieses Flugzeug unterliegt ja seit Jahrzehnten, und zwar seit vielen Jahrzehnten, keinerlei professioneller Instandhaltung mehr, sondern wird von einigen Enthusiasten gehegt und gepflegt, die das schon natürlich nicht ansatzweise die technischen Möglichkeiten haben, geschweige denn die finanziellen, da wirklich von professioneller Flugzeuginstandhaltung sprechen zu können. Ja. Also von daher, das altert jetzt schon leider wirklich rapide. Okay. Wunderbar, dann drücke ich hier mal Stopp, mache ein Backup und wir gehen in die Halle. Ist eine Maßnahme. Wunderbar. So, wir stehen jetzt hier in der Halle, und was ganz beeindruckend ist als erster Eindruck ist, man sieht eigentlich gar kein Flugzeug, weil es vollkommen von, wie nennt man das, Arbeitsbühnen um... Dockelementen, Arbeitsbühnen, genau. Also wir sind in der sogenannten Jumbo-Halle hier, in der größten Halle auf der Lufthansa Technikbasis in Hamburg. Hier können bis zu 3 Großraumflugzeuge gleichzeitig instand gehalten werden. Und 2 davon wirklich für Flugzeugüberholungen komplett eingedockt werden. Und das ist in der Tat genau das, was wir hier sehen. Wir sehen ganz fürchterlich viel, aber wir sehen wenig Flugzeug, weil das Flugzeug wirklich komplett umrundet ist von Arbeitsbühnen, damit die Kollegen an alle Bereiche des Flugzeugs ran können. Okay, und insgesamt steht hier jetzt noch ein 340 noch drin, und da hinten, weiß ich nicht, sehe ich wahrscheinlich nochmal irgendwas in der Größenordnung. Das sind also hier, wir haben jetzt 3 Großraumflieger hier in der Halle drin, darunter eine Boeing 747 und die beiden anderen die Airbus-Muster. Okay, und das sind alles D-Checks? Das sind, das sind sehr unterschiedliche Liegezeiten. Eine Überholung ist jetzt tatsächlich nur das Gerät, vor dem wir jetzt hier stehen. Das Flugzeug in der Mitte, das sind kleinere Instandhaltungsarbeiten, deswegen steht das auch auf dem Mittelplatz, da können wir die Flieger nicht vollständig eindocken. Der andere Flieger drüben, das ist nach meiner Kenntnis ein C-Check. Okay, und was auch auffällt, ist erstmal, dass das Fahrwerk von der Kilo Delta, zumindest vorne das Fahrwerk, fehlt? Nee, in dem Falle ist das Fahrwerk selber dran, es fehlen die Räder. Okay. Aber das Fahrwerk selber ist dran, das ist aber tatsächlich im Rahmen von Flugzeugüberholungen, haben sie ab und zu auch Fahrwerkstausch. Dann werden die Fahrwerke überholt, es wird aber dann das getauschte Fahrwerk weiterfliegen. Okay, und für Fahrwerk oder andere derartige abnehmbare Komponenten darf man es wahrscheinlich nicht nennen, weil es sind ja Teil des Flugzeugs nach der Definition von vorhin. Aber für solche Teile, die werden dann in separaten Werkstätten inspiziert, werden quasi da hingekarrt und da dann untersucht. Also Triebwerke und Fahrwerke gehören zu den Systemen am Flugzeug, die völlig eigenständigen Überholungszyklen unterliegen. Das heißt also, wenn ein Triebwerk überholt werden muss, dann wird es am Flugzeug getauscht, das Flugzeug fliegt weiter. Genau das gleiche ist Fahrwerk. Wenn eine Fahrwerksüberholung ansteht, wird der Fahrwerksatz vom Flugzeug getauscht. Das zu instandhaltende Fahrwerk wird überholt und das Flugzeug fliegt aber mit dem anderen Fahrwerk im Betrieb weiter. Okay. Mhm. Gut, und was wir auch sehen, ist, dass die, wie wir vorhin schon gesagt haben, die eigentliche Flugzeugverkleidung dran ist. Aber wie ihr Hörer wahrscheinlich wisst, hat der A330 am Flügelrumpfübergang hat er unten so eine Verdickung, und die ist abgenommen hier. Also ich muss einmal den Begriff korrigieren, weil die Verkleidungen, die sind jetzt runter. Das ist genau das, was wir da hinten offen sehen. Was hier drauf ist, ist die Beplankung, also die eigentliche Flugzeugzelle, die wird nicht auseinandergenommen, weil dann, wenn ich das wirklich großflächig machen würde, dann hätte ich das Flugzeug zerstört und müsste es de facto neu bauen. Das heißt also, man unterscheidet zwischen wahrscheinlich nicht strukturrelevanten Verkleidungen und strukturrelevanten Beplankungen. Ganz genau so ist das, ja. Mhm. Okay. Inwieweit sind diese Docks, die wir da sehen, Flugzeugtyp spezifisch, oder sind die so anpassbar, dass die eigentlich um alle Flugzeuge einer gewissen Größe drumherum gebaut werden können? Die sind geeignet für alle Flugzeugmuster, die wir hier in Hamburg bearbeiten. Also von Airbus A330, 340 bis hin zur Boeing 747 geht da alles rein. Okay. Also wir stehen jetzt hier auf der Passagierebene des Flugzeugs, wobei das erhoben ist. Sie hatten es unten beschrieben, das Flugzeug ist aufgebockt. Also de facto haben wir alles ein Stockwerk höher jetzt. Hier ist die Ebene der Passagiere, das heißt, hier wird auch am meisten ausgeladen während des D-Checks. Und diese Zone, in der wir uns hier jetzt befinden, Da werden die ganzen Großbauteile abtransportiert bei der Demontage von automatischen Flurförderfahrzeugen in die nachgelagerten Werkstätten und dann nach deren Bearbeitung auch wieder hierher zurücktransportiert, um wieder ins Flugzeug eingebaut werden zu können. Okay. Hier wirklich jetzt äußerste Vorsicht, weil das, Sie sehen das ja selber, ne, da sind Arbeitsbühnen überall drin. Also da gehe ich jetzt vor, weil wenn ich mir hier die Nase breche, in Anführungsstrichen, ist das mein persönliches Problem, aber wirklich, also echt auch, also auch immer nach oben und unten aufpassen. Ja. So, ich unterstelle, dass Sie ein Flugzeug so in diesem Zustand vermutlich selbst auch noch nicht gesehen haben werden. Nicht in echt. Ja, ich glaube, Sie beschreiben besser, wie es jetzt hier aussieht, weil das für mich ein gewöhnlicherer Anblick ist als für Sie. Genau, also was wir jetzt, wir stehen jetzt quasi ganz hinten im Flugzeug und schauen nach vorne. Ganz, ganz vorne sieht man auch ins Cockpit rein und es fehlen sowohl sämtliche Innenausbauten, also Sitze, als auch der Boden. Man sieht also quasi die Träger, die Streben, die Flugzeugstruktur, also auf denen der eigentliche Boden steht. Und die Verkleidung ist komplett abgenommen. Das heißt, man sieht, ja, das sieht aus wie so ein Sofapolster. Also man sieht quasi die Isolierung von innen und ja, an dem Flugzeug ist innen nichts mehr dran. Richtig, genau so sieht es aus. Wir sind also in der Höchstphase der Demontage des Flugzeugs. Es läuft mittendrin die Befundung, die jetzt hier ist. Das heißt, wir untersuchen jetzt hier ganz genau die Struktur des Flugzeuges, die man im wahrsten Sinne des Wortes jetzt sehen kann, auf mögliche Schäden und Beanstandungen, die dann im weiteren Verlauf der Liegezeit behoben werden müssten. Ja, ja. Und man sieht quasi auch, wenn man so will, durch den Boden durch in den Keller, in den Frachtraum. Ja, genau. Deshalb auch der Hinweis vorhin, dass man möglichst nicht in solche Löcher reintritt, weil... Ja. Und wenn wir nach oben gucken, nach oben sieht es halt genauso aus, also das, was der Passagier normalerweise nie sieht, sämtliche Deckenverkleidungen sind weg, das heißt, sie haben wirklich hier freien Blick auf die komplette Klimaanlage beispielsweise und alle weiteren Systeme, die hier im Deckenbereich des Flugzeugs geführt werden. Ja, und was wird jetzt hier an, also blöde Frage, warum ist das alles rausgebaut? Klar, damit ich es angucken kann und befunden, wird hier jetzt auch standardmäßig was getauscht, außer der neuen Kabine, die reinkommt? Also standardmäßiger Tausch ist eher ungewöhnlich. Es wird tatsächlich der Zustand überprüft. Wenn es weiterhin fliegen kann, dann wird es das auch tun. Wenn es repariert werden oder ausgetauscht werden muss, dann wird das auch entsprechend vorgenommen. Okay, aber der Grund, dass hier alles raus ist, ist vor allem der, dass man überall ran sieht. Richtig, ganz genau. Also die Demontage erfolgt, um an die Struktur des Flugzeuges herankommen zu können. Und nachdem dann entsprechend die Struktur freigelegt ist, können die entsprechenden Instandhaltungsarbeiten erstmal die Befundung und später die Reparatur beginnen. Ja, okay. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt quasi in der Befundungsphase. Also die Demontagephase ist abgeschlossen oder so gut wie abgeschlossen. Alles ist offen. Das heißt, jetzt haben Sie den optimalen Zugang zu sämtlichen Bereichen des Flugzeugs hier, zu sämtlichen Sektionen. Die Überprüfung ist grundsätzlich so, dass Sie in den Bereichen, in denen Sie am ehesten Beanstandungen erwarten, zum Beispiel da, wo Nassbereiche stehen, Toiletten, Küchen, Ähnliches, da beginnen Sie grundsätzlich mit den Strukturuntersuchungen, um einfach längere Zeit noch für Reparaturen zu haben und arbeiten sich dann nach und nach durch die Bereiche durch. Ja, ja. Es sieht deutlich kleiner aus als in zusammengebautem Zustand. Also will sagen, man hat ja normalerweise hier, was ich, 2-3-2 Bestuhlung, glaube ich. Und jetzt fehlt es ja alles. Und der Eindruck drängt sich mir auf, sieht kleiner, enger aus irgendwie. Also ist jetzt subjektiv natürlich, aber es macht irgendwie den Eindruck. Ja, ist wirklich sehr subjektiv, weil lustigerweise empfinde ich es genau andersrum. Dadurch, dass alles rausgeräumt ist, wirkt es für mich in der ganzen Ecke größer als normalerweise, weil man tatsächlich mal durch das ganze Flugzeug durchgucken kann. Ja. Normalerweise haben Sie ja immer nur so bis zum nächsten Kabinenteil den Blick, aber es ist tatsächlich, Sie haben es exakt auf den Punkt gebracht, das ist extrem subjektiv. Noch verrückter ist das von den Unterschieden der Beurteilung. Wenn Sie dieses Flugzeug außerhalb der Halle sehen, dann sagen Sie, boah, das ist ja ein großer Brocken. Sobald das Flugzeug in dieser riesen Halle steht, wirkt es plötzlich klein. Ja, ja, ja, ja, ja. Man sieht jetzt hier natürlich auch jede Menge Kabelstränge. Ich habe keine Ahnung, wie viele zig Kilometer Kabel in Summe in so einem Flieger verlegt sind, aber das sind viele. Und jede Menge Stecker, Kabelverbindungen, Kabelbinder. Also das sind Airbus A330 ist ein elektronisch gesteuertes Flugzeug, das heißt, es ist Fly-by-Wire gesteuert. So, das heißt, die haben hier viele Systemverbindungen auch schon über die elektrischen Verbindungen. Sie haben aber auch in dem Bereich, in dem wir jetzt hier stehen, relativ viel Verkabelung fürs Cabin In-Flight Entertainment, damit die Passagiere einen angenehmen Flug haben. Ja, klar, ja. Und wir sehen jetzt ungefähr, weiß ich nicht, jetzt hier, was sind es, 4 Leute? Die hier gerade in der Kabine werkeln. Liegt es daran, dass Mittagspause ist, oder ist das eben so die typische Zahl? Wir sind jetzt in der Tat gerade genau in der Mittagspause. Die Kollegen haben um 6 angefangen. Jetzt gehen wir auf 11:30. Das ist der optimale Zeitpunkt, um sich mal zwischendurch zu stärken in der Frühschicht. Also die Frühschicht geht von 6 Uhr bis 14.30 Uhr. Hat eine bestimmte Übergabe mit der Spätschicht, die von 14 Uhr anfängt. Dann haben sie einen Übergabepunkt, die dann wiederum bis 22.30 Uhr läuft. Und dann Nachtschicht, wobei wir hier die Nachtschicht sehr dünn besetzen, nur dann, wenn es wirklich erforderlich ist. Es gibt auch Nachtschichten, die hier im Bereich der Flugzeugüberholung nicht stattfinden. Wir nutzen also die Nachtschicht vor allen Dingen dafür aus, Arbeiten zu machen, die andere stören oder bei denen sie nur sinnvoll mit sehr wenigen Menschen arbeiten können. Also ein ganz typisches Beispiel dafür ist, wenn das Flugzeug ankommt und das muss eingedockt werden, also überhaupt erstmal in die Höhe gehoben werden, aufgebockt werden, eingedockt werden. Das ist eine Arbeit, das machen sie mit einem Team. In der Zeit können alle anderen nicht arbeiten, weil sie die Halle durch die vielen Bewegungen ja lahmlegen. Das ist eine typische Arbeit für Nachtschicht. Und wahrscheinlich wird die Nachtschicht dann auch als Notfallpuffer verwendet, wenn man dann doch noch mehr findet und die geplanten 4 oder 5 Wochen nicht ausreichen. Auch dafür kann das genutzt werden, ja. Wir sehen aber zu, dass wir in die Nachtschicht auch einfach, weil sie teuer ist, so wenig wie möglich Arbeiten reinlegen. Klar, ja. Das heißt, in der Nichtmittagspause wären jetzt hier in der Kabine, weiß ich nicht, 15 Leute, ganz grob? Jetzt werden wir wahrscheinlich nachher schon auf eine Stärke von knapp 20 kommen, weil wir, wie gesagt, jetzt in der Hochphase der Befundung sind. Und wir wollen so schnell wie möglich wissen, was wir dann im Laufe der weiteren Liegezeit an Beanstandungen abarbeiten müssen. Das heißt, das versuchen wir hier relativ schnell hinzukriegen. Ja. Inwieweit sind diese Arbeiten hier jetzt Handbuch oder Checklisten getrieben? Klar, im Endeffekt natürlich immer, weil es gibt für alles Vorschriften, aber inwieweit haben die Leute da das im Kopf oder sind da vielleicht auch verpflichtet, wirklich handbuchmäßig Schritt für Schritt vorzugehen? Also im Kopf haben wir hier unheimlich viel, aber ganz sicher nicht, nach welchen Vorschriften wir arbeiten müssen und wie die einzelnen Arbeitsschritte ablaufen, denn dafür gibt es Arbeitskarten. So, und die müssen tatsächlich exakt abgearbeitet werden. Das heißt, sie haben für ihre jeweilige Schicht ein bestimmtes Paket an Arbeitskarten, je nach Umfang, mehrere ganz viele. Und die werden dann nach den entsprechenden Vorschriften, das müssen Sie auch entsprechend dokumentieren, hier abgearbeitet. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel jetzt eine Sitzschiene kontrollieren, beispielsweise um einfach nur eine typische Tätigkeit zu nehmen, eine optische Überprüfung der Sitzschiene, dann müssen Sie auf der Arbeitskarte nachher vermerken, dass Sie diese Kontrolle so und so gemäß Aircraft Maintenance Manual Kapitel Tralala vorgenommen haben. Okay. Also im Prinzip ist da eigentlich die gleiche Art des Arbeitens wie beim Fliegen an sich, dass man eben nicht sich zwangsläufig auf die hoffentlich richtige Intuition und Erfahrung der Leute verlässt, sondern ihnen wirklich das jedes Mal neu in die Hand gibt. Richtig, ganz genau. So, das geht bei uns zum Beispiel auch mit einem immensen Aufwand in die Pflege der Dokumente einher. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Sie wissen, Sie haben jetzt hier Kilo Delta, ist eine Airbus A330 und jetzt spinnen wir mal rum und sagen, nach D kommt E, jetzt kämen wir als nächstes die Kilo Echo hier rein und Sie stecken sich diese schöne ausgedruckte Arbeitsanweisung schon mal ein bisschen in die Tasche, weil Sie wissen ja, in 4 Wochen brauche ich die wieder. Dummerweise hat zwischendurch der Hersteller festgestellt, dass eine bestimmte Arbeit besser linksrum als rechtsrum ausgeführt wird und Sie arbeiten nach einer veralteten Vorschrift. So, deswegen sind bei uns alle Dokumente nur ein einziges Mal online auf einer Datenbank vorhanden und Sie besorgen sich diese aus einem Prozessmanagementsystem, das wir selbst entwickelt haben, raus und holen sich jeweils für die jeweilige Arbeit die dann wirklich auch definitiv gültigen Vorschriften, denn es sind jeweils bestimmte Ingenieure für bestimmte von dieser Arbeitsanweisungen verantwortlich, die immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Ja, bei meinem Segelflieger ist die L-Akte ungefähr ein DIN A4-Ordner, die Luftfahrzeugakte, also die Dokumente, die man pflegen muss. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele wahrscheinlich Meter das für so einen Flieger sind? Was ich Ihnen sagen kann, ist, es hat für die Boeing 747, hat das tatsächlich mal einer spaßeshalber ausgerechnet, bei der 747-400, der ist darauf gekommen, dass allein für die Instandhaltung des Flugzeuges, also ohne Triebwerke, ohne Fahrwerke, ohne die ganzen Komponenten, würden sie ausgedruckt 41.000 Seiten übereinander liegen. Das sind die Handbücher? Das sind die entsprechenden Instandhaltungsanweisungen, ja. Das hat mit den Arbeitskarten dann noch gar nichts zu tun. Ja. Also wenn das tatsächlich noch komplett papierlich laufen würde, ja, dann reden wir hier von Paletten. Okay, ich meinte gerade mehr die über die Lebensdauer gesammelten, unterschriebenen Bestätigungen. Da reden wir wirklich von Europaletten. Und glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, die müssen physisch vorgehalten werden. Die werden eingelesen und werden danach elektronisch weiter bearbeitet. Aber es ist vorgeschrieben, die physisch aufzuheben. Und bei einem Eigentümerwechsel des Flugzeuges müssen die auch weitergegeben werden. Deswegen gibt es die Lufthansa-Frachttochter, die dann diese Paletten irgendwo hinfliegt. Also ich bin geneigt, Ihnen dazu zu stimmen, ja. So, jetzt der gleiche Blick von vorne. Zwei Kollegen schrauben an der Tür rum, so wie es aussieht. fällt Ihnen irgendwas ein? Also hier fahren wir jetzt einfach wirklich mal den Blick von der anderen Seite. Was man hier jetzt relativ gut sehen kann, ist auch in Richtung Cockpit wirklich die Strukturen komplett freigelegt. Was hier drin ist, ist die feste Trennwand. Dazwischen, die wird auch teilweise ausgebaut. Hier ist sie jetzt im Moment noch integriert. Muss jetzt ehrlich gesagt bei dieser Liegezeit aus dem Kopf passen, ob die auch noch rausgenommen wird oder nicht. Ist teilweise vorgeschrieben, teilweise nicht. Das ist die, die eingebaut wurde nach 9/11, ganz also genau. Diese. Genau. Das ist also auch eben nicht nur die Tür, die da stabil ist, sondern eben auch eine ganze Wand. Genau. Sonst würde ich ja neben der Tür durchmarschieren können, genau. Naja, man meint ja immer, da steht eh die Kaffeemaschine davor, aber okay. Ja. Wow. Da ist echt außer ein paar Bildschirmen und dem Sidestick und dem FMS nicht mehr viel drin im Cockpit. Aber gut, viel mehr hat es im Cockpit ja im Prinzip sowieso nicht. Also will sagen, ist auch da sämtliche Verkleidungen weg und auch oben Overhead-Panel rundherum alles weg. Krass. Gibt es da irgendein spezielles System, mit dem Teile, die ausgebaut werden, dann irgendwie an einer bestimmten Stelle abgelegt oder beschriftet werden, dass das dann auch nachher wieder alles an die richtige Stelle kommt? Ja, wenn Sie das nicht machen würden, dann hätten Sie ein größeres Problem. In der Tat ist es so, jedes Bauteil wird nach einem bestimmten Plan ausgebaut, eindeutig identifiziert, entsprechend auch gekennzeichnet, geht in feste Abläufe, seien es Werkstattumläufe oder sei es auch Lagerung während der Liegezeit, wenn das Bauteil gar nicht angefasst werden muss, um die dann entsprechend später wieder eindeutig identifizieren zu können und rückrüsten zu können. Und auch den Lebenslauf des jeweiligen Bauteils wirklich immer aktuell halten zu können. Denn wenn wir den Lebenslauf eines Bauteils hier nicht mehr lückenlos nachweisen können, verliert das seine Berechtigung zu fliegen. Ja, und damit ist der Flieger erstmal gegroundet, bis das geklärt ist. Genau. Also hier in diesem Falle würde das würden wir halt ein anderes Teil nehmen müssen, aber es kostet ein irres Geld. Ja. Gleiches gilt im Übrigen auch für Werkzeuge. Ne? Also man will ja auch nicht irgendwo in einer kritischen Stelle nachher einen Schraubenzieher aus Versehen mit einbauen. Ne? Also auch da wird wahrscheinlich jedes einzelne Werkzeug wird getrackt und muss dann wieder abgegeben werden bei einer zentralen Stelle, die da dann dafür sorgt, dass abends alle wieder da sind. Also Sie haben, das läuft tatsächlich wie bei Operationen. Es hat, jeder Mechaniker hat seinen eigenen Werkzeugsatz. Die sind in Koffern untergebracht, die farblich gekennzeichnet sind. Das heißt, die sind schwarz. Und in dem Moment, wo sie ein Werkzeug rausnehmen, erscheint der entsprechende Fleck gelb, sodass sie nachher bei der Kontrolle ihres persönlichen Werkzeugsatzes sofort feststellen können, mit einem simplen Blick habe ich meine Sachen wieder zusammen. Für die bin ich auch persönlich verantwortlich, dass die im jeweils betriebsfähigen Zustand sind. Andere Werkzeuge, die holen Sie sich aus der Werkzeugausgabe. Das machen Sie mit Ihrem Mitarbeiterausweis. Da wird eindeutig festgehalten, an wen, wann, was ausgegeben worden ist. Und es muss entsprechend nachher nachgewiesen werden, dass diese Werkzeuge alle wieder an dem Platz sind, wo sie hingehören. Genau, und nochmal nur zur Betonung, da geht es nicht um den üblichen Werkzeugschwund, wenn man daheim sein Mofa reparieren muss und aus Versehen einen 13er Gabelschlüssel mitnimmt, sondern es geht darum, dass nichts im Flieger verbleibt. Ganz genau, ganz genau. Das ist der Grund dafür. Das ist wirklich wie bei der menschlichen OP. Also keiner von uns hat das besonders gerne, wenn der Skalpell oder irgendwelche Tupfer oder ähnliches dann plötzlich mit eingebaut werden. Bei Menschen hat es dann halt katastrophale Entzündungen zur Folge. Hier kann es, nehmen wir den berühmten Schraubendreher, wenn der auf einen Kabelbaum fällt, kann das zu katastrophalen Aufscheuerungen und Kurzschlüssen führen. Also das ist definitiv keine Alternative. Ja. Nennen wir es Falltür, die wir hier abgedeckt sehen im Cockpit, die geht in die Equipment Bay oder geht die in... Okay. Also hier unter dem Cockpit liegt das sogenannte E&E-Compartment, also quasi die elektronische Steuerzentrale, das Gehirn des Flugzeugs. Und die Blackboxes, die da drin sind, sind wahrscheinlich auch viele davon ausgebaut? Die Blackbox ist hier bei der A340 im hinteren Bereich des Flugzeuges relativ weit unten untergebracht, also die ist nicht Teil dieses E&E-Compartments im vorderen Bereich des Flugzeuges. Okay, ich meine nicht die Blackbox, sondern einfach Blackboxes, also alle möglichen modularisiert an der Line Replaceable Units, also irgendwelche Kistchen, die irgendwas rechnen, die sind ausgebaut und sind in einer anderen Werkstatt und da werden die wahrscheinlich inspiziert. Ganz genau. Wenn das hier erforderlich ist oder entsprechende Modifikationen vorgenommen werden müssen, dann werden die auch hier mit ausgebaut im Bereich des entsprechenden Checks behandelt. Es ist aber nicht erforderlich, im Rahmen einer solchen Überholung jetzt hier das ganze E&E-Compartment komplett auseinanderzunehmen, weil es nicht Teil der Struktur des Flugzeuges ist. Das spielt natürlich nachher eine immense Rolle, wenn ich die ganzen Bauteile alle wieder zurückbringe. Sie fügen ja hier Tausende von Bauteilen wieder zusammen, natürlich auch eine Fehlerquelle. und müssen dann entsprechende Systemchecks sehr umfangreich hinterher machen. Und dann spielt es natürlich eine große Rolle, weil sie dann zum Beispiel hier simuliert fliegen. Das heißt, sie schließen Anlagen an, die ihnen am Boden die Simulation bestimmter Flugzustände ermöglichen, um zu gucken, ob entsprechende Instrumente korrekt anschlagen, ihnen korrekte Systemwerte liefern. Sie müssen zum Beispiel bei den gesamten Steuersystemen im Flugzeug gucken, ob ein Ruder, das sie ausschlagen, anschließend auch wieder korrekt auf Nullposition zurückfährt. Ist ja nicht so schön, wenn das Flugzeug immer rechts rum will. So, und das sind alles Dinge, die dann entsprechend sowohl von der elektronischen Seite laufen die Befehle sauber durch, als auch von der mechanischen Ausführungsseite geht das Ruder tatsächlich wieder korrekt in die Nullposition zurück, überprüft werden müssen. Mhm. Und ich denke, mit ein Grund, warum man die Avionik eben nicht, also die LRUs nicht komplett ausbauen muss, liegt halt eben auch daran, dass die sich wieder erheblich besser monitoren lassen. Also da hat es mit Sicherheit Self-Checks und andere Monitoring-Systeme drin, die für die Struktur, wie wir vorhin gesehen haben, eben schwieriger sind. Völlig korrekt. Dazu kommt dazu, dass diese Systeme alle zigfach redundant vorhanden sind. Das heißt, wenn da ein System von ausfällt, dann wird der entsprechende Rechner, die entsprechende Steuereinheit getauscht und geht dann in die Werkstatt und wird wieder instand gesetzt. Es geht mit dem Flügel nicht so gut. Also Zelle. Das ist genau, ist exakt genau richtig wiedergegeben. Das ist der Sinn dieser festen Fristen, die wir im Bereich der Zellenstrukturuntersuchung haben, weil ich da einfach nicht sagen kann, wie geht's dir denn heute, wenn ich da Montag früh mal rangehe. Ich kann da kaum Daten auslesen, deswegen muss ich es wirklich einfach hart überprüfen. Ja. Hier kann man gerade ganz gut sehen, dass also wirklich die Fläche durch den Flieger durchläuft, im Flieger auch der Haupttank sitzt. Und dass da wirklich quasi zwei, ich sag jetzt mal, Senkrechte aufeinander gesetzt werden. Die berühmte Hochzeit beim Flugzeugbau, wenn die Tragflächen mit dem Flugzeug rum verbunden werden. Dass das wirklich ein durchgängiges Element ist, weil die meisten immer glauben, die Tragflächen werden von der Seite eingesteckt. Das wird natürlich nicht die Struktursicherheit geben, die es für den dauerhaften Flugbetrieb braucht. Aber bei Flugzeugen teilweise auch anders. Also Segelflugzeuge zum Beispiel, da wird es eingesteckt und einige Motorflugzeuge auch. Gut, die haben aber eine andere Gewichtsklasse, in der die unterwegs sind. Natürlich, aber daher kommt wahrscheinlich das Missverständnis. Genau. Trotzdem, hier sieht man es ja auch schon. Also hier sind wir jetzt wirklich genau im Bereich Tragflächenansatz. Und das ist das, was Sie vorhin eingangs schon beschrieben hatten. Hier sind die Verkleidungen, die aerodynamischen Verkleidungen sind komplett runter, um die Struktur untersuchen zu können. Und extra für Sie haben da Kollegen auch was gefunden. Wenn Sie da mal runter gucken, sehen Sie die zwei roten Aufkleber da drunten runter. Ja. Da steht Fein drauf. Das heißt, da sind Beanstandungen an der Struktur gefunden worden. Die werden hier mit diesen roten Aufklebern versehen, wobei die Farben jeweils eine bestimmte Bedeutung haben. Sondern Struktur, Elektrik, ähnliches. Danach wird es unterschieden. Und da steht immer eine bestimmte Nummer drauf. Nach dieser Nummer wird diese Beanstandung im System behandelt und danach dann auch entsprechend wieder kontrolliert und freigegeben, im Sinne von, das Ganze ist abgearbeitet und abgeschlossen. Mhm. Okay. Aber was jetzt hier aufgefallen ist, können wir jetzt so auf die Ferne nicht erkennen. Also das Einzige, was ich Ihnen hier jetzt sofort sagen kann, ist, da anhand der Farbe, ist es ein Strukturthema. Ja, hier das heißt klar. Also, da wird es irgendeine Rissbildung geben, relativ unwahrscheinlich an dieser Stelle im Blitzeinschlag. Also ich vermute, da wird es eine Materialermüdung in irgendeiner Form wird da aufgezeigt worden sein, die dann jetzt im Weiteren bearbeitet werden muss. Ja. Schon krass auch, gell, wie die ganzen Streben und Querverbinder und im Prinzip diese ganze Form dann auch irgendwie erzeugen. Also man merkt schon, dass ein Großteil der Zelle eben nicht die Beplankung die Last trägt, sondern schon die ganzen Spanten und Streben und alles. Ganz genau. Mhm. Auch hier sieht man, wir sind beim Hauptfahrwerk angekommen. Sie sehen hier eine erhebliche Demontage. Das heißt also, hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit steht hier ein Fahrwerkswechsel an und wird vorbereitet. Erkennen Sie jetzt an was? Am Ausbau zu. Es kann auch sein, dass Buchsen hier direkt am Fahrwerk gewechselt werden, vor Ort gewechselt, aber da müssen wir gleich mal einen Kollegen hier vor Ort fragen, wenn die aus der Mittagspause zurück sind, die Kollegen, was wir da wirklich bei dem Flieger hier für ein Arbeitspaket drauf haben. Aber was Sie hier sehr gut sehen können von farblichen Unterschied, Sie haben diese Kupferfarbe da drin, Sie haben in den Fahrwerken, haben Sie bewusst installierte Verschleißteile, das sind diese Buchsen, die wir immer wieder hier maßanfertigend neu einsetzen können in die Fahrwerke. Wenn wir diese, wenn das jetzt mal wirklich Sollverschleißteile mal sehr laienhaft aus, wenn wir die nicht einbauen würden, dann würden wir das Fahrwerk auf Dauer verbrauchen. Ja. So, deswegen wird die Last entsprechend in diese Bauteile gelegt, die wir hier dann immer wieder austauschen können. Also es ist was ähnlich wie eine Sollbruchstelle. Also natürlich nicht im Sinne von Bruch, aber im Sinne von, wenn es verschleißt, dann da. Ganz und dann kann man da auch hingucken. Exakt so ist es, ja. Ja. So, jetzt stehen wir hier auf einer großen Fläche, die quasi genau dem Flügel, einer Arbeitsbühne, die dem Flügel folgt, die quasi unter dem Flügel ungefähr 1,5 Meter Abstand, 2 Meter Abstand durchgeht und auch vor und hinter dem Flügel quasi Platz zum Stehen hat. Und es sind erstmal sämtliche Klappen und Spoiler und Ruder, ne, die Ruder sind nicht ausgeschlagen, aber die Klappen sind alle ausgefahren, dass man da entsprechend an die Stellen rankommt. Ganz genau. Also das hier sind die sogenannten Flächendocks, auf denen wir uns jetzt bewegen. Die sind im Normalzustand abgesenkt. Dann kann ich das Flugzeug hier in die Halle rückwärts reinschieben. Dann wird das Flugzeug aufgebockt und die Flächendocks entsprechend so angehoben, dass die Kollegen hier überall an den Tragflächen arbeiten können. Sie sehen, wir stehen hier schief. Auf Dauer werden Ihnen da auch die Füße ein bisschen wehtun, wenn Sie jetzt hier 3 Tage lang so rumarbeiten würden, weil die Struktur halt wirklich genau, die Struktur der Docks sich genau der Struktur des Flugzeuges anpasst. Ja, ja klar, wenn man da eine große Treppe einbauen würde, wäre es eine Stolpergefahr, das macht auch keinen Sinn. Ja, und vor allen Dingen, ich muss ja hier auch Gerät transportieren können, ähnliches, und das kann ich nur auf einer Fläche machen, aber nicht auf einer ebenen Fläche halt, weil dann würden die Abstände sich ständig verändern. Ja, hier sind irgendwelche Schläuche angeschlossen an den Flügel, das sind vermutlich die Betankungsstutzen, Fragezeichen. So, hier, das sind, was wir hier sehen, ist, die eigentlichen Tankdeckel sind raus. Die Tragfläche des Flugzeugs ist ja quasi deren Tank. Das heißt, der Tank ist Teil der Flugzeugstruktur. Dementsprechend, wir untersuchen die Struktur bei diesen Überholungen, müssen wir auch in die Tanks rein und die dort untersuchen. Um in die Tanks reingehen zu können, müssen wir sie zunächst über einen langen Zeitraum belüften. Das Flugzeug wird natürlich enttankt, wenn es hier reinkommt. Wir müssen sie dann aber über einen langen Zeitraum entlüften. Und deswegen sind hier Schläuche angelegt, die Luft absaugen, auch Luft einblasen, um entsprechenden Luftstrom im Flugzeug zu erzeugen. Und mit diesen Dummies, die eingebaut sind, können wir die Luft durch die Tanks leiten. Ah, das sind quasi diese speziellen Tankdeckel, haben innen drin irgendwelche Leitbleche, sage ich mal, um dann da... Das ist jetzt gar nicht so, die Leitbleche brauchen wir da gar nicht so sehr, sondern es geht einfach darum, da wo ich die Öffnungen setze, kann ich bestimmen, wie die Luft durch die Tankdeckel strömt. Ne? Also wenn ich, mal jetzt ganz flach formuliert, wenn ich vorne Luft reinblase und nur hinten ein Loch mache, um sie wieder rauszulassen, dann durchströme ich die gesamte Tragfläche. Ja. Wenn ich ein bestimmtes Areal hingegen besonders stark durchströmen möchte, dann öffne ich zwischendurch mal Deckelähnliches, um da entsprechend stärkeren Fluss zu haben. Ja, ja, klar. Ja. Hat man jetzt schon einen echt guten Blick auf diese ganze Antriebs- und Steuermechanik im Flügel. Ne? Ich meine, es ist zwar ein Fly-by-Wire-Flugzeug, das heißt, die Kommandos kommen vom Knüppel hierher per Kabel elektrisch, aber trotzdem hat sie natürlich jede Menge Hebel und Antriebe und andere mechanische Bestandteile, die dann die Klappen koordiniert ausfahren. Ganz genau. So, hier sehen wir zum Beispiel auch die elektrischen Verbindungen zwischen den jeweiligen Elementen hier oben bei einem Blitzschlag, den faradäischen Käfig auch wirklich sicherstellen zu können, damit auch die Bauteile zu schützen, weil die entsprechende Spannung sich verteilen kann. Und Sie sehen es hier, da haben wir auch schon wieder was gefunden. Ja, ja, ja. Und ich bin gerade unsicher, werden die Klappen und die Ruder werden hydraulisch angesteuert? Ja. Das heißt, was wir hier jetzt zum Beispiel sehen, dieses Ding, also dieses sieht aus wie ein, wie eine Art Elektromotor mit einer Achse, die quasi durchgeht und die über Kardangelenke dann quasi an der ganzen Klappenantriebs, also die Klappen sind ja an mehreren Stellen gelagert und die werden alle synchron angetrieben. Aber das ist wahrscheinlich kein Elektromotor, weil es ja also hydraulisch geht. Airbus fährt mit einer Kombination hydraulisch-elektrisch. Also dann sind es doch Elektromotoren. Je nach Flugzeugmuster und Generation gibt es Systeme, die ein elektrisches Backup-System haben. Es gibt aber auch welche, die inzwischen tatsächlich elektrisch funktionieren, wo das also bereits der, ich sag mal, Routine-Einsatz ist. Okay, also sprich, das ist tatsächlich ein oder mehrere Elektromotoren, die über entsprechende Achsen miteinander verbunden sind, die zu den verschiedenen Antrieben für die entsprechenden Klappenaufhängungen führen, vermutlich. Es sei unumwunden gestanden, im konkreten Fall muss ich passen. Also angesichts der Zuleitung hätte ich hier ehrlich gesagt eine Hydraulikkomponente vermutet, aber bei dem konkreten Muster weiß ich schlicht nicht. Ja, ja. Ich meine, hier die Spoiler, das ist sicherlich hydraulisch hier, diese Dinger. Das ist definitiv aber hydraulisch, diese, das sehen Sie diese Dinger, Stempeln. Ja, ja, genau, aber ja, diese Dinger hier... Das Ding hat, das ist Mechanik. Da dreht er. So, wo kriegt denn der seinen Saft hier? Das kann eine Datenleitung sein. Wingtip Brake. Und die Luft ist fluid. Ja, also und damit, ich habe recht gehabt. Okay, Glückwunsch. Ich fühle mich jetzt gut so. Sehr gut. Wunderbar. Gut, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum die miteinander verbunden sind. Also, aber okay. Das wiederum kann ich Ihnen relativ leicht erklären, weil Sie möchten, dass die Dinger synchron laufen. Okay, ja. Sie möchten ja nicht, dass der eine ganz schnell rausfährt, der andere ganz langsam. Dann hat der nämlich vorne ein gewaltiges Steuerproblem. Könnte man natürlich auch durch Steuerungstechnik entsprechend machen, aber hier ist es eben mechanisch gemacht und damit halt sichergestellt. Aber viel Steuerungstechnik heißt wieder, viel kann ausfallen. Sie arbeiten beim Flugzeug immer mit absolut bewährter Technologie und mit der möglichst einfachsten. Ja. Also das hat dann nicht mehr immer nur das Thema nach dem Motto so wenig Gewicht wie möglich zu tun, sondern es ist immer die Optimierung aus einer möglichst geringen Auswahlwahrscheinlichkeit. Und je simpler ein System ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass es ausfällt. Ja. Was man hier übrigens auch sieht, sind Unmengen von Nieten. Also Flugzeuge bestehen im Großen und Ganzen nur aus Nieten. Jetzt könnte ich den wunderschönen Satz machen und sagen, es könnte sein, dass sich hier um uns herum Nieten befinden, aber im Flugzeug befindet sich ein Niet und mehrere Niete. So, okay. Das ist aber wirklich, das ist ein Witz, den wir hier immer wahnsinnig gerne machen, weil in der Tat, das ist wirklich genau der Unterschied, aber in der Tat natürlich, das ist hier eine ganz klassische Flugzeugstruktur beim Airbus A330. Der Anteil an Faserverbundwerkstoffen bei diesem Flugzeug ist im Vergleich zu der jetzt auf den Markt kommenden Generation A350 noch bei weitem geringer. Die eigentliche tragende Zelle, sprich der gesamte Bereich der Druckkabine, ist ausschließlich aus klassischer Metallstruktur, was beim Flugzeug dann überwiegend Aluminium heißt. Bei dem jetzt auf den Markt kommenden ganz neuen Fluggeräten A350, beispielsweise Boeing 787, da haben sie auch im Bereich der tragenden Struktur, der Druckkabine beispielsweise, bereits einen extrem hohen Anteil Faserverbundwerkstoffe. So, und überall da, wo ich mit Metall zu tun habe, da ist beim Flugzeug die Niete Mittel erster Wahl, weil es sehr leicht zu installieren ist und weil es eine sehr hohe Festigkeit garantiert, gleichzeitig aber die Bewegung, die das Flugzeug im Flugbetrieb aushalten muss, auch problemlos mitmacht. Ja, ich weiß nicht, ob Sie da schon Erfahrungen damit haben, aber ein Problem bei der ganzen Kohlefasergeschichte ist ja die Reparierbarkeit, weil das Zeug muss ja getempert werden und weiß der Herr was alles. Und da gab es ja von vornherein bei den Skeptikern immer, ob das im rauen Alltagseinsatz tatsächlich funktioniert, wenn irgendwo einer eine Delle reinfährt, ne? Haben Sie da schon als Lufthansa Technik irgendwelche Vorstellungen davon, wie das läuft in Zukunft mit dem 350? In der Tat ist das ein Riesenthema für uns. Wir sind mit mehreren großen Forschungsprojekten dabei zu entwickeln, wie mit diesem Gerät künftig umgegangen werden muss, wenn wir größere Strukturschäden haben. Es gibt Reparaturanweisungen derzeit, die einen sicheren Flugbetrieb solcher beschädigten Composite-Bauteile bzw. deren Reparatur vor dem sicheren Flugbetrieb gewährleisten. Das läuft in der Regel darauf hinaus, einen großen Titan-Patch drauf zu machen. Sage ich jetzt ganz offen, etwas ungeschützt in den Raum, ist für die Lufthansa Technik nicht unbedingt ein State-of-the-Art-Reparaturverfahren für einen Flieger, den man aus Verbundwerkstoff gebaut hat, weil das ist eigentlich nichts anderes als ein Heftpflaster. Ja, genau. So, und das kann auf Dauer nicht die Lösung dafür sein. Zumal Flugzeuge dazu neigen, sich immer an denselben Stellen anfahren zu lassen. Und ich möchte ja nicht fünf von den Dingern übereinander da irgendwann drauf haben. So, und wir sind dabei mit erheblichem Aufwand in Forschungsprojekten zusammen auch mit Partnern von den Hochschulen aus der mittelständischen Wirtschaft hier zum einen Detektionsverfahren zu entwickeln, die es künftig wesentlich schneller und automatisiert zulassen, solche Schäden zu finden. Ich sage gleich warum. Zum zweiten aber auch in der Lage sind, mit sehr viel höherer Präzision als das derzeit der Fall ist, wirtschaftlich Reparaturen zu ermöglichen. Ja. So, wir sind im Bereich der nicht tragenden Struktur, machen wir ja selber hier schon sehr viele Reparaturen bei Verbundwerkstoffen. Das wird ausgeschäftet von hocherfahrenen Mechanikern, die dann jeweils ja dazu noch ein Negativ schaffen müssen, das entsprechende Reparaturbauteil da reinzubringen und zu kleben und dann im entsprechenden Autoklaven für die Strukturfestigkeit wieder zu sorgen. Autoklavisch im Prinzip ein Backofen, der das Ding tempert, damit es Harz aushärtet. Ganz genau. Gleichzeitig mit im Vakuum, damit da keine Lufteinschlüsse ähnliches sich drin bilden. So, das ist auf tragender Struktur nach den heutigen Behördenvorschriften, Zulassungsvorschriften gar nicht möglich. Das dürfen sie so nicht machen, weil sie nicht nachweisen können, dass das trägt. Das kann tatsächlich derzeit keiner nachweisen. So, dementsprechend ist noch kein Reparaturverfahren im tragenden Bereich dafür zugelassen, was halt wirklich eine Composite-Reparatur an Composite-Werkstoffen zulässt. Das wollen wir erreichen, deswegen investieren wir da in erheblichem Umfang. Und das müssten wir dann aber aus mehreren Gründen automatisieren. Zum einen müssen wir die Detektion automatisieren, denn Sie können nicht, wenn ein Catering-Fahrzeug, ein Flugzeug auf der Rampe angefahren hat, erstmal die gesamte Inneneinrichtung des Flugzeugs ausbauen, um zu gucken, wie groß die Beschädigungen da sind, sondern das müssen Sie automatisiert von außen bearbeiten können. Und zum Zweiten müssen Sie ein Reparaturverfahren haben, das die erforderliche Reparatur in einer weitaus höheren Geschwindigkeit ermöglicht, als das heute der Fall ist. Unsere Kollegen haben hier das Know-how, sowas machen zu können, aber es dauert einfach so lange, dass es wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Das heißt, da müssen wir zu automatisierten Prozessen kommen. Wie kann ein Flugzeug zugelassen werden, wenn im Wartungshandbuch im Endeffekt drinsteht, wenn da was kaputt geht, kann man nicht reparieren, gibt kein Verfahren? Es gibt ja ein Verfahren. Das heißt Titan-Patch. Okay. So, also ansonsten würde es nicht zugelassen werden. Okay. Das ist vollkommen klar. Alright. Also wenn es gar nichts gibt, dann wird es nicht gehen. Ja. So, es gibt was, nur das empfinden wir als alles andere als optimal. Ja, es ist auch ein Patch. Ich meine, das heißt ja so. Kann ja nicht die Dauerlösung sein. Mal kurzfristig zu machen, damit der Dinger wieder fliegt. Ja klar. Das ist schon als Dauerreparatur zugelassen und auch haltbar. Also das ist kein Thema. Ja. Das ist in entsprechender, ich sag mal, Sorgfalt in der Ausführung vorausgesetzt, aber das versteht sich bei Instandhaltungsbetrieben nicht nur hier von selbst. Ja, klar. Ist das völlig problemlos über lange Zeit so einsetzbar. Und lange Zeit hast du jetzt wirklich über einen denkbar langen Zeitraum, also nicht über 2-3 Wochen. So, nur, wie gesagt, für uns ist zum einen mal das Thema, wenn ich mir den ganzen Flieger mit Titan vollhaue, dann ist die Gewichtseinsparung auch irgendwann mal hin. So, und außerdem, weiß denn tatsächlich wirklich jetzt jemand um die Langfristauswirkungen dieses Eingriffes? Denn wenn ich einen Titanpatch draufsetze, bohre ich da jede Menge Löcher in die Struktur rein. So. Das ist mit Sicherheit für zig Jahre haltbar. So, wir wollen diese Flugzeuge ja aber nicht zig Jahre, sondern zig ganz viele Jahre betreiben. So, und es kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen, wie sich das in 20 oder 30 Jahren verhalten wird. Das heißt, es wird möglicherweise dann erheblichen zusätzlichen Instandhaltungsaufwand bedürfen. So, und das wollen wir nach Möglichkeit nicht. Ja, okay. Na, spannendes Thema. Ganz genau. Also, um zu diesem Thema Composite-Reparatur nochmal was zu sagen, warum das gerade im Bereich dieser tragenden Struktur so problematisch ist. Wenn Sie in ein Stück Blech, was wir ja de facto hier gerade vor uns stehen haben, reinfahren, dann sehen Sie da eine richtig grundsolide Beule. Die sehen Sie. So, das heißt, die kann ich relativ leicht detektieren. So, wir hatten vorhin drüber gesprochen. Pre-Flight-Check, ich gehe einmal um das Flugzeug rum und suche unter anderem genau nach sowas. Mir ist da einer gegen meinen Flieger gedengelt. So, das Problem bei Composite-Werkstoffen ist, dass es Ihnen passieren kann, dass Sie von außen gar keinen Schaden feststellen, weil eine entsprechende Beule zurückprellt. Das heißt, wenn Sie keinen wahrnehmbaren Lackschaden haben, sieht das von außen völlig intakt aus. Im Inneren der Struktur des Composite-Werkstoffes, Composite heißt ja immer mehrere Schichten laminiert übereinander, kann es aber zu massiver Delamination oder Brüchen der Schichten gekommen sein, sodass das gar keine tragende Struktur mehr ist. Ja. So, das kann ich nur feststellen nach heutigen Technologien, indem ich mir das von der anderen Seite angucke. Oder hinklopfe. Da sind wir beim nächsten Thema. Sie können ja nicht vor dem nächsten Flug den ganzen Flieger abklopfen. So, das heißt, Sie schließen eines der Sicherheitskriterien am Flugzeug, die Wahrnehmbarkeit, aus. Sie verlassen sich jetzt in dem Moment darauf, dass derjenige, der das Flugzeug angefahren hat, Ihnen sagt, ich habe da was Böses gemacht. So, das werden Luftfahrtleute tun. Aber es setzt ja voraus, dass er das überhaupt gemerkt hat. Ja, klar. So, ja. Das heißt, da geht eine Sicherheitsstufe raus. So. Das geht so gar nicht. So, deswegen muss sichergestellt sein, dass wir solche Schäden sehr schnell wirklich feststellen und detektieren können. So, und dafür sind automatische Prüfverfahren bei weitem besser geeignet, als jedes Mal den ganzen Flieger abklopfen zu müssen. Was man bei Segelflugzeugen zum Beispiel jedes Jahr bei der Abnahme macht, ist, man macht eine Schwingprobe am Flügel und guckt, ob der mit der laut Bauchgefühl erwarteten Frequenz schwingt. Weil wenn da substanzielle Schäden am Holm zum Beispiel wären, dann würde sich da eben zum Beispiel was ändern. Letztlich ist das genau das gleiche im niederfrequenten Bereich, was Sie zur Untersuchung von Metallstrukturen am Flugzeug mit Ultraschall machen. Ja. Ne? Sie bringen eine Schallquelle rein und gucken, ob das Echo im erwarteten Rahmen ankommt. Wenn nicht, wissen Sie, dass Sie da eine Beschädigung haben. Ja. War mir gar nicht klar, dass der Tank so viele Deckel hat hier unten. Ich dachte, der hätte halt Betankungsöffnungen, aber hier gibt es ja wirklich alle 70, 80 Zentimeter ein Tankdeckel, der abgenommen werden kann. Ich muss da ja überall rankommen können. Denn wie gesagt, das ist Teil der Struktur. Das heißt, wenn ich hier eine Feststellung habe, eine Reparatur machen zu müssen, dann muss ich da ja auch irgendwie rankommen. Ja, stimmt schon. Macht schon Sinn. War mir trotzdem irgendwie nicht so klar. geputzt werden muss er dann noch, wenn er hier fertig ist, ne? Genau, das ist tatsächlich ist unabhängig voneinander. Also bei einem bestimmten Verschmutzungsgrad können Sie natürlich die Überprüfung nicht mehr machen. Aber in der Tat, bevor der nachher an den Kunden zurückgegeben wird, werden solche Bereiche, die natürlich, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes erste Angriffsfläche sind, ja. Sie sind ja jetzt genau in der Anflugrichtung auf die Fläche, gucken wir gerade, werden dann nochmal ordentlich geputzt. Ja, das ist die Nummer, an der das ganze System festgehalten wird. Entfernt. Und das ist die Nummer, unter der wir das Ganze dann mit dem zugeordneten Personal verfolgen können. Okay, also die Personalnummer im Endeffekt, der das gefunden hat. Ja. Was auch interessant ist, was auch viele nicht wissen, ist, dass eigentlich jedes hier irgendwie eingebaute oder abnehmbare Teil, jedes Panel hat im Prinzip seine eigene Nummer. Ja. Also eindeutig identifiziert und zwar nicht nur, weiß nicht, ist es pro Stück eine eindeutige Nummer? Oder hat jedes verbaute Teil sozusagen pro Flugzeug eine eigene Nummer? Beides. Also es gibt zum einen, es gibt eine Partnummer, die identifiziert, ich bin die Klappe an der linken Tragfläche auf Position 3. So, dann gibt es aber wiederum auch noch eine Nummer, die feststellt, ich bin die 72. am so und so vielen Tag da und da hergestellt. Also das Ding hat eine persönliche Identifikationsnummer. Und was im Rahmen dieser Europaletten, die wir vorhin erwähnt haben, unter anderem gepflegt werden muss, ist jede Partnummer mit jeder Stücknummer für jedes Flugzeug und wann das reinkam und wann es rauskam und wann es dann wieder abläuft und umgetauscht werden muss. Ganz genau, das muss alles festgehalten werden. Das gilt also bei, Sie haben es teilweise, ich sag mal, bei absoluten Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise Schraubverbindungen oder ähnlichem, wird es teilweise chargenweise gemacht. Also okay. Dann hat eine bestimmte Charge von 100 Schrauben der exakt gleichen Bauart eine Chargennummer. Weil wenn da hinterher festgestellt wird, dass das eine Charge ist, die aufgrund von fehlerhafter Herstellung beispielsweise schneller korrodiert als andere, dann reicht es in diesem Falle aus, nachweisen zu können, die habe ich alle an dem und dem Flugzeug dann und dann da verbaut und die entsprechend austauschen zu können. Also da haben Sie dann nicht mehr eine Verfolgbarkeit jedes einzelnen Kleinstbauteils. Aber das ist schon, muss man sagen, in der Summe der Teile, die wir haben, sogar eine Ausnahme. Ja, ja. Schon krass. Echt unglaublich, was da für ein Aufwand reingeht, um das Sicherheitsniveau im Endeffekt zu erreichen, das wir ja alle kennen aus der Fliegerei. Ne? Das ist schon echt beeindruckend. Man muss zwei Dinge am Flugzeug ganz klar wissen und die muss man beherrschen. Technik geht kaputt. Das heißt, alles, was im Flugzeug an Technik drin ist, das für einen stabilen und sicheren Flugbetrieb erforderlich ist, muss mehrfach redundant vorhanden sein, damit das Flugzeug tolerant ist, dass Systeme ausfallen. Denn wie gesagt, Technik geht nun mal kaputt. So, und das Gleiche ist, Menschen machen Fehler. Das heißt, das System der Instandhaltung muss so ausgelegt sein, dass wir zum einen uns selbst beurteilen können. Ganz klare Sache, wenn wir gehen mal ein Stück hier zur Seite, weil sonst kriegen wir gleich die Fläche auf den Kopf. Wenn ich die Geburtstagsfeier mit meinem Bruder gestern ein bisschen zu lang betrieben habe. Ja, macht ruhig. Okay. Dann im wahrsten Sinne des Wortes wird mit Hammerschlägen gedroht, ne? Man hört es. Dann werde ich am nächsten Tag mich hier beim Chef melden und sagen, Meister, ich habe einen dicken Kopf, tut mir herzlich leid. Dann wird der Meister mich für den Tag für Arbeiten einteilen, die nicht sicherheitsrelevant sind. Sogenannte Human Factors. Ich muss mich selbst beurteilen können, habe ich Stresssituationen, bin ich abgelenkt, habe ich viel zu viele Sachen gleichzeitig zu tun, die mich selbst jetzt hier zur potenziellen Fehlerquelle machen. So, das Weitere ist aber auch die Überprüfung meiner eigenen Arbeiten. Ich sag mal, wer extrem darauf bedacht ist, dass ihm ja nie einer auf die Finger guckt, der hat in der Flugzeuginstandhaltung ein sehr unglückliches Leben, weil wir uns hier alle gegenseitig decken. Das heißt, wir überprüfen unsere Arbeiten im Rahmen der entsprechenden Vorschriften gegenseitig. Und da muss man wissen, das macht ein Kollege nicht, um zu sagen, du hast da einen Fehler gemacht, was bist du blöd, sondern der Kollege macht das, um eine zweite Unterschrift dafür zu haben, dass diese Arbeit korrekt ausgeführt worden ist und mich damit dann auch entsprechend abzusichern. Ja. Genau, also dazu kurz zwei Kommentare. Zum einen unterschreibt ja wirklich jeder persönlich selber, sofern er es unterschreiben darf. Also es ist immer nachvollziehbar, wer was verbockt hat, wenn er was verbockt hat. Und das Zweite ist ja, dass man Fehler zugeben können muss. Sie haben vorhin so beiläufig erwähnt, dass wenn einer mit dem Catering-Auto in Rumpf reinfährt, dass der das dann sicherlich sagen wird. Bin da nicht so sicher. Also wir haben in der Halle, also jetzt auf dem allgemeinen Luftfahrt, regelmäßig Hallenschäden und zwar keiner. Ne? Also da kann man nur hoffen, dass das in der kommerziellen Fliegerei ein bisschen besser funktioniert. Also ich darf Ihnen versichern, in der kommerziellen Fliegerei funktioniert es deutlich besser, weil es Leute sind, die darauf ausgebildet sind, sowas zuzugeben und weil es für den Einzelnen auch keine Folgen hat. So, weil niemand wird Ihnen unterstellen, dass Sie absichtlich in ein Flugzeug reingefahren sind. So, wenn Sie natürlich mit 2,5 Promille im Vollsuff, so, dann hat das natürlich Konsequenzen, weil damit hätten Sie sich nicht in ein Auto setzen dürfen. So, aber ich sag mal, das sind ja nun tatsächlich Sachen, die nicht ständig vorkommen. Das Risiko dessen, was da ist, was Sie gesagt haben, ist, ich muss ja das überhaupt bemerken. So, das heißt, auch da muss eine zweite Absicherung da sein. Zum einen die, dass wir alle die Ehrlichkeit untereinander haben, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber dass auch für den Fall, dass ich selbst gar nicht bemerkt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, eine Kontrolle da ist, die das dann trotzdem findet. Ja. Die Hammerschläge, die wir da gerade gehört haben, war übrigens vermutlich das Rausschlagen eines Bolzens. Die haben nämlich hier gerade das Winglet weggebaut. Hundertprozentig richtig, ja. Gut, sollen wir Richtung Triebwerksaufhängung laufen? Aufhängung, ja. So, jetzt stehen wir hier vor dem nicht vorhandenen Triebwerk, aber vor den Triebwerksaufhängungen. Da sieht man jetzt auch auf den ersten Blick, das ist großteils anderes Material. Das wird wahrscheinlich Titan sein, was man hier sieht, diese Beplankungen. Und eben nicht Alu, vermute ich mal, oder? Also Alu wird es tatsächlich nicht sein, weil Alu nicht allzu viel tragen kann. Ob es Titan ist, haben sie mich erwischt, muss ich passen, weiß ich nicht. Okay, ja gut. Und diese Leitungen, die man hier sieht, sind wahrscheinlich Spritzufuhr, dürfte es nicht sein. Das müsste, keine Ahnung, Sie wissen es besser. Und in dem Fall sind das überwiegend elektrische Verbindungen, in denen wir gerade sind. Aber beim Triebwerk haben Sie, Sie haben hydraulische Verbindungen, Sie haben pneumatische Verbindungen, Sie haben elektrische Verbindungen. Sie haben also elektrische im Sinne der Daten, des Datenaustausches und aber auch der Stromzuführung. Das sind die Sachen. Ja. Hier unten sieht man die wahrscheinlich, das sind vermutlich die Leitungen für Luft. Tapluft, genau. Tapluft abgenommen, genau. Ja. Tapluft betreibt ja dann unter anderem die Klimaanlage und die Kabinendruckbedruckung. Ganz genau. Sie haben also die Luft, die Sie im Flugzeug haben, ist grundsätzlich eine Mischung aus der Zuführung frischer Außenluft und über spezielle Filter gereinigter umlaufender Luft. Genau. Also das sind mit Sicherheit 20 bis 30 Verbindungen, die irgendwie an das Triebwerk hier gehen, in Summe. Das ist eine erhebliche Untertreibung gewesen. Das ist in Summe deutlich. Jetzt, wenn Sie wirklich alle Systeme zusammenzählen, ist es deutlich mehr. Das ist auch der Grund dafür, warum grundsätzlich, wenn Arbeiten an Triebwerksaufhängungen und Ähnliches gemacht werden müssen, anschließend ein Standlauf, ein Run-Up hier in Hamburg in der Lärmschutzhalle erforderlich ist, um prüfen zu können, ob alle Leitungen dicht sind, ob alle Verbindungen vernünftig angeschlossen worden sind, ob alle Systeme vernünftig arbeiten und miteinander kommunizieren. Ja, naja, klar. Wobei man natürlich auch hier wieder sieht, dass jedes System natürlich andere Verbinder, andere Stecker, andere Dicken hat, sodass man die Luft nicht an die Hydraulik anschließen kann. Aber klar, testen muss man natürlich trotzdem. Also was tatsächlich passieren kann, ist, dass Sie bestimmte Undichtigkeiten in den Verbindungen haben. Also wir halt, ein erfahrener Mechaniker behilft sich zum Beispiel bei so einem Test damit, dass er bestimmte Verbindungen, wo man weiß, da kann durchaus mal eine Leckage auftreten, die werde ich dann vor dem entsprechenden Test mit ein bisschen Alu umwickeln, also mit Alufolie. So, und dann kann ich nämlich hinterher, wenn ich die Alufolie abnehme, so selbst kleinste Flüssigkeitsmengen, die da ausgedrungen sind, sofort feststellen. Ja. Steht das in einem Wartungshandbuch oder sind das allgemeine Erfahrungswerte, die man halt so hat? Also letzteres ist es auf jeden Fall. Bei erstgenannten muss ich auch wieder passen. Okay. So, jetzt stehen wir hier neben dem oben fehlenden Triebwerk. Ganz genau. Und hier baut auch schon ein Kollege gerade sein Equipment auf, der eine ganz wesentliche Tätigkeit ausübt. Hier wird nämlich eine Boroskopieuntersuchung vorgenommen. Es gibt in den Motoren Öffnungen, durch die wir ein Boroskop einführen können, um bestimmte Stufen im Triebwerk auf Verschleiß, auf Verschmutzung überprüfen zu können. So, und das wird unabhängig von einer Triebwerksüberholung, die ein eigenständiger Prozess ist, natürlich hier im Rahmen einer solchen Liegezeit gemacht. Denn so Routinekontrollen über den Zustand des Motors, die machen wir hier, wenn der Motor ohnehin für einige Zeit am Boden steht, dann gleich mit. Okay. Dazu gehört zum Beispiel auch, wir haben drüben gesehen, dass da von den Fanschaufeln, das heißt der ersten Stufe vorne im Triebwerk, die für den Kaltschub sorgt, dass die Fanschaufeln alle abgenommen auf einem Wagen lagen. Das liegt daran, dass die während dieser Liegezeit hier zum Beispiel auch wieder hundertprozentig auf Passform geschliffen werden, weil sie gerade in diesem Bereich natürlich durch kleinste Fremdkörper, die in den Triebwerk eindringen, minimale Beschädigungen an den Eintrittskanten haben, die wir hier durch entsprechende Schleifen wieder auf Vordermann bringen. Ich finde es echt erstaunlich. Sie haben, wo wir vorhin dahergelaufen sind, vom Bürogebäude hier zur Halle, auch erwähnt, es gibt in Gebäude Reinräume, wo an der Avionik gebastelt wird. Es gibt vom Plasmaschweißen, weiß nicht, was Sie noch alles erwähnt haben. Ich finde es echt erstaunlich, dass ein Wartungs- oder ein Instandhaltungsbetrieb so weit in die Komponenten vordringt. Also und eben nicht nur in Anführungszeichen die Zelle und das Triebwerk macht, sondern wirklich auch die einzelnen Komponenten von Triebwerken dann noch instand setzt. Also das ist in der Tat eine Besonderheit der Lufthansa Technik. Wir sind am Flugzeug so gut wie überall in größtmöglicher Einringtiefe unterwegs. Wir können natürlich nicht alles, das wäre maßlose Übertreibung, das wäre auch nicht wirtschaftlich sinnvoll. Aber da wurde es für uns, um den schönen neudeutschen Begriff Business Case mal zu nennen, also wo das für uns wirtschaftlich Sinn macht, da gehen wir mit der größtmöglichen technologischen Eindringtiefe in entsprechende Bauteile, Systeme, Komponenten auch grundsätzlich ran. Also ich kann tatsächlich ohne rot zu werden sagen, ich sag mal, Sie werden wenige Plätze auf der Welt finden, wo Sie eine derart fundierte Ansammlung von Fachleuten haben, die sich mit so ziemlich allem am Flugzeug wirklich bis ins letzte Detail auskennen. Ja, das ist erstaunlich. Also Zelle, klar, ich meine, das ist das, was man wahrscheinlich als Laie offensichtlich versteht, dass man da als Wartungsbetrieb was dran tut, aber dass man Triebwerksschaufeln selber schweißt, hätte ich nicht erwartet oder schleift. Also das Schleifen, muss man jetzt dazu sagen, das ist jetzt noch keine große Kunst. Ne? Da okay. Ein guter Werkzeugmechaniker, der kriegt das überall hin. So, okay. Weil wir haben ja hier nicht die Intelligenz oder das Know-how gepachtet. So, aber in der Tat, Laserschweißen zum Beispiel, Panzerung entsprechender Triebwerksschaufeln für weitere Einsatzzyklen in teilweise aerodynamischen Strukturen, die dann das Neuteil sogar noch überbieten. Das ist etwas, da sind wir tatsächlich dem Markt vorne raus. Und da wir haben also vor einiger Zeit entschieden, den Aufwand für Innovation und Forschungsprojekte zu vervierfachen, weil dieses dem Markt voraus sein ist das, wovon wir letztendlich leben. Ja. Denn die Technologien, die alle können, werden in anderen Ländern billiger angeboten. Da haben wir hier im Hochlohnland Deutschland nicht den Hauch einer Chance, das auf Dauer wettbewerbsfähig anbieten zu können. Witzigerweise genau die gleiche Aussage wie bei Thermo Fisher. Die bauen Massenspektrometer und die haben genau die gleiche Aussage gemacht. Also es scheint wohl schon so, offensichtlich das, was Deutschland halt noch kann, bevor es wegrationalisiert wird. Also das ist ganz klar so, wenn wir nicht besser sind als andere, wenn wir nicht Dinge so reparieren, dass sie danach wesentlich länger fliegen als bei anderen, wenn wir sie nicht so reparieren, dass der Kunde sie sehr viel schneller zurückbekommt oder das Ganze von vornherein vom Preis günstiger ist, dann sind wir weg, dann braucht uns keiner, der Markt wartet nicht auf uns, da müssen wir uns nach dem Kunden, nach der Decke, nach den Notwendigkeiten strecken. Ja, klar. Und in der Regel, da wir selten in die Situation kommen werden, es billiger machen zu können als andere, müssen wir es am Ende preiswerter machen, das heißt durch schnellere Rückgaben, durch längere Standzeiten entsprechend so einen Vorteil für den Kunden herausbekommen können, dass es sich für ihn insgesamt dann rechnet, das Ganze bei uns machen zu lassen. Ja. Wie versprochen, inzwischen ist auch großer Auflauf hier fürs Ende der Frühschicht. Die Kollegen hier, die werden ja jetzt so gegen 15 Uhr dann schon ins verdiente Wochenende gehen, bis auf die, die dann noch Samstagsdienst haben. So, und jetzt geht es hier nochmal richtig zur Sache. Ja, nochmal eine Frage allgemein. Ist es üblich, dass Instandhaltungsbetriebe mit Airlines assoziiert sind? Also Lufthansa Technik, British Airways, keine Ahnung was. Oder gibt es einen Trend dazu, dass Instandhaltungsbetriebe einfach unabhängig von Airlines existieren? Es gibt beides. Also wir sind ja der berühmte Zwitter. Wir gehören zwar einem Konzern, der auch Airlines hat. Wir sind aber selbstständig am Markt unterwegs. So, aber historisch war es ja anders. Genau. Aber wie gesagt, das ist die jetzige Situation. So, es gibt etliche Instandhaltungsbetriebe, die wirklich Teil eines Airline-Betriebes sind, die in der Regel dann nicht ansatzweise eine solche Eindringtiefe und solche Vielfalt haben wie wir hier. Es gibt aber in den jeweiligen Marktsegmenten, in denen wir unterwegs sind, auch Anbieter, die sich darauf jeweils spezialisiert haben. Also es gibt Unternehmen, die alleine Flugzeugzellen-Instandhaltung am Markt in Konkurrenz anbieten. Okay. So, und dann haben Sie natürlich im Bereich Fahrwerke, Triebwerke, Komponenten, ähnliches in der Regel immer auch die Hersteller, die sogenannten OEMs, selbstständig am Markt, die in der Regel versuchen werden, bereits beim Verkauf ihres Produktes den entsprechenden Instandhaltungsvertrag gleich mitzuverkaufen. Aber nicht bei sich selber, sondern da quasi mit dran verdienen, wenn die jemand vermitteln? Beides. Also sowohl selber als auch in der Tat den zweiten Fall, den Sie geschildert haben. Okay. Der Großteil der Triebwerkshersteller beispielsweise ist ganz klar daran interessiert, auch das Maintenance-Geschäft dieser Triebwerke anschließend selbst abzuwickeln. Da gibt es ja, glaube ich, sowieso einen Trend, wenn ich mich nicht täusche, die Triebwerke quasi nur noch vom Hersteller zu leasen und quasi so Flugkilometer zu kaufen und nicht ein Triebwerk. Das ist bei einem Hersteller bereits länger der Fall. Der Trend geht in der Tat in die Richtung. Und da müssen wir uns jetzt auch ganz erheblich nach der Decke strecken, muss man ganz klar sagen. Als vollständig unabhängiger Systemüberholer haben Sie in Zukunft kaum noch eine Chance, an notwendige IP, also das Wissen, wie diese Triebwerke überhaupt funktionieren, heranzukommen. dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ein immenser, von kaum noch jemandem zu finanzierender Aufwand, um sich diese IP selber zu entwickeln, oder eine Kooperation. So, und die Lufthansa Technik ist zum Glück sehr finanzstark, geht aber nichtsdestotrotz beide Wege, jeweils so, wie es wirtschaftlich sinnvoll ist und wie es auch mit den jeweiligen Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, am Ende für beide Seiten von Vorteil ist. Gibt es zum Glück nicht so arg viele relevante Triebwerkshersteller, irgendwie 3, 4 vielleicht, Pratt & Whitney, GE, MTU. Und man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass wir am Markt nicht mit einem Pfund wuchern können. Unsere immense Erfahrung aus der Betreuung von zig Flotten über Jahrzehnte gewachsen, unser extrem hohes Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung in die Zukunft hinein. Das sind natürlich auch wirklich Werte im Sinne von Wissen, von Technologie, die auch für die jeweiligen Hersteller hochgradig von Bedeutung sind, weil sie auf Dauer zu einer Verbesserung ihres eigenen Produktes beitragen. Ja. Insoweit ist es also auch nicht so, dass die Hersteller nun uns als den Intimfeind schlechthin am Markt sehen, sondern durchaus auch wissen, dass Partnerschaften mit uns für beide Seiten sind. Ja. Erwischt hat, ich keine Ahnung habe. Wenn ihr beim Triebwerk Montage gemacht habt, geht in die Lärmschutzhalle und wickelt Alu um die entsprechenden Verbindungen rum, um festzustellen, ob da Hydraulik oder Treibstoff rausleckt. Nee. Macht ihr das aufgrund von Erfahrung oder was im Wartungshandbuch steht? Weder Kraftstoff noch Hydraulik, Luft. Da checken wir Leckagen von der Luft ab. Dann sieht man, Hydraulikleckagen siehst du. Wenn das Öl raussabbert. Ja, wenn das Öl raussabbert, wenn das Fahren in der Luft siehst du nicht. Ja. Und deswegen machen wir manchmal da Aluminiumfolie drum und dann sieht man das. Weil die wackelt. Nee, die wackelt. Nee, du kannst ja nicht reingucken. Also an was erkennt man dann das Luftleck, wenn die Alufolie da drum rum ist? Fällt mir jetzt gerade noch irgendwie da. Ja, ich hoffe, du löschst den Scheiß. Ich würde vorschlagen, du schnappst dir einen vom Team. Sie auskennt. Okay. Ich weiß auch nicht alles. Okay, also gut. Gut. Olivier? Ja? Ah, because the leak is so, there's so much pressure that the aluminium actually breaks. Wow, okay. Okay. It's paper. Yes. Aluminium paper, ne, Papier. Das ist, not a tape. A tape. Alufolie. Ja, Alufolie. Tape ist so richtig dick, das ist so eine Alufolie. Das so wie die Haushaltsfolie, machst du dann da drum und das platzt dann. Ja. Das machen wir eigentlich im Prinzip nicht mehr. Wir nehmen jetzt ein Lecksuchspray, nennt sich das, für Pneumatik. Du kennst Lecksuchspray für Gas, für Flüssigkeiten, wenn das so Bläschen wirft, das ist es nicht, sondern wir sprühen das ein, das trocknet und dann ist das so eine Art Pulverschicht. Mhm. Und wenn wir das System dann unter Druck machen, dann siehst du genau, wo es ablässt, dann ist die Pulverschicht weg. Ja. So machen wir das jetzt. Okay. Und die zweite Frage, dritte. Die ich keine Ahnung hatte, war, das andere war ja, dürfen wir rein, Triebwerksaufhängung. Hast du eine Ahnung, was das für Metall ist? Also das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist es nicht die klassische Alu-Struktur an der Druckkabine, weil das wird uns sofort wegreißen. Das ist doch Titan. Titan. Ich meine es auch, aber wenn es einer von uns weiß, ist es besser, als dass es zwei glauben. Normalerweise ist es Titan. Ja. Dachte ich auch, also vor allem, weil es mechanische Beanspruchung hat und auch potenziell heiß wird. Ne? Das ist ein Punkt für Titan. Und es ist leicht. Ja, das sowieso. Und teuer. Mhm. Und teuer. Ja. Das sind Titanaufhängungen. Okay. Habe ich einmal mehr zu danken. Wir steigen immer kurz aufs Dach. Ja, gerne. Genau. Und falls wir uns nicht mehr sehen. Kennst du unsere Hermann-Leiter? Die Hermann-Leiter? Antriebssysteme für Seitenruder und 1, 2, 3. Da sind sie auch. Ja. Alle an unterschiedlichen Hydrauliksystemen. Ja. Und alle schön freigelegt und von Lieper. Das wusste man auch vorher. Fahrwerk und Hydraulik macht ganz Lieper, ne? Ganz genau. Der ist einer der ganz großen Systemlieferanten von der Airbus da. Ja. Ja, gibt es nicht allzu arg viel zu erzählen hier, außer auch wieder an allen Teilen neben der mechanischen Verbindung wieder die elektrostatische Verbindung für Erdung und Blitzableitung. Alles nochmal separat über Drähte oder wie auch man das nennen will, verbunden. Massebänder, ja. Wird der Flieger eigentlich im Rahmen von dem D-Check auch, also natürlich nicht neu lackiert, aber die Lackierung ausgebessert oder muss er dazu in eine Lackiererei und ist das eine andere Geschichte? Also früher war tatsächlich Bestandteil einer Flugzeugüberholung erstmal die Entlackierung, um überhaupt bestimmte Untersuchungen der Außenstruktur vornehmen zu können. Das ist heutzutage nicht mehr erforderlich, weil sich die Technologie deutlich weiterentwickelt hat. Das ist jetzt vollkommen unabhängig. Kleinere Lackausbesserungsarbeiten machen wir hier im Dock. Das ist also wirklich, ich sag mal, jetzt ein bisschen Lippenstift in Anführungsstrichen. Wenn eine Neulackierung oder großflächige Arbeiten erforderlich ist, dann muss ich in eine spezielle Lackhalle. Das ist hier nicht möglich in dieser Halle. An den wir haben einige Überholungsstandorte im Netzwerk der Lufthansa Technik, wo die ganz, ganz moderne Hallen haben, die wirklich nagelneu gebaut worden sind. Da kann ich durch entsprechende Luftströme tatsächlich entscheiden, ob ich einen Dock zum Lackieren benutze oder zum Überholen eines Flugzeugs benutzen. Das haben wir hier nicht. Eine komplette Flugzeugneulackierung muss dann am entsprechenden geeigneten Standort gemacht werden. Und gibt es da auch Intervalle? Es gibt keine vorgeschriebenen Intervalle, das wird nach Zustand gemacht. Relativ häufig ändern sich aber Designs von Airlines, die das dann ohnehin unabhängig davon erforderlich machen. Ansonsten wird es wirklich nach Zustand gemacht. Also wenn der Lack einen kompletten Glanz verloren hat oder teilweise schon anfängt abzuplatzen, dann muss es gemacht werden. In der Regel machen es die Airlines vorher. Okay. Also der Zustand ist nicht nur, sieht nicht mehr schön aus, sondern hat auch dann, was hat der Lack für, außer dass er schön aussieht, sonst noch für... Ich meine, ist der irgendwie relevant, sicherheitsmäßig? Der hat, also insgesamt muss man mal gucken, wie das aufgebaut ist. Sie haben zum einen mal direkt auf dem Rumpf drauf, haben Sie einen Korrosionsschutz, der ist natürlich elementar. So, dann haben Sie eine zweite Schicht, einen Zwischenprimer, der die Voraussetzungen dafür schafft, die Verbindung zwischen dem Korrosionsschutz und dem eigentlichen Decklack zu machen. Und dann kommt der eigentliche Decklack drauf, das, was wir also sehen, was das Design der Airline dann ausmacht. Insgesamt hat der Lack neben der Tatsache, dass er natürlich Markeninstrument der Airline ist, die Bedeutung, dass er die Flugzeugstruktur schützt, denn er stellt eine gewisse Dämpfung dar, wenn zum Beispiel Hagelkörner oder ähnliches den Rumpf treffen. Und das gesamte Lacksystem stellt halt gleichzeitig einen Korrosionsschutz dar. Das ist aber nicht der Lack, den ich außen sehe. Okay, ja. Gut, jetzt stehen wir vor der APU. Ich weiß nicht, ob es da auch viel dazu zu sagen gibt. Aber hat ja auch eine kleine Klappe, mit der man die dann wahrscheinlich rausbauen kann, wenn man das wollte. Also wenn wer weiß, was eine APU ist, für den ist das hier nichts Besonderes. Für die, die es nicht wissen, Auxiliary Power Unit, sogenannte Hilfsturbine, ist das Aggregat in der Regel im Flugzeug hinten angebracht, mit dem das Flugzeug sich selbstständig mit Bodenstrom versorgen kann und mit Druckluft. So, das heißt, wenn ich auf einem Flughafen keine Bodenstromversorgung habe, dann brauche ich für das Flugzeug natürlich Strom. So, vor allen Dingen aber brauche ich zum Anlassen der Triebwerke Druckluft und die besorge ich mir hinten aus der APU. Die wird ganz klassisch elektrisch gestartet, so wie ich wirklich ein Auto starte, wird und erzeugt mir dann Druckluft und Strom. Genau, ja. Früher war es ja so, dass das wirklich mehr oder weniger eine Ausnahmesituation war. Da hat man immer so ein Ground-Card gehabt, mit dem man da die Luft zum Starten eingespritzt oder eingepumpt hat. Das macht man heute eigentlich nicht mehr. Die Flugzeuge starten ihre Triebwerke eigentlich immer per APU selber. Ne? Richtig, ja. Wobei geguckt werden muss, auf Flughäfen, die wie Hamburg hier sehr stadtnah sind, wird der Betrieb der APU aufs absolute Minimum beschränkt. Das heißt, das meiste mache ich durch Bodenstromversorgung, um den entsprechenden Lärm halt von der Nachbarschaft weghalten. Strom, klar, aber das Anlassen geht eigentlich immer über die APU. Da brauche ich es dann unmittelbar. Und da ich dann die Triebwerke starte, spielt das dann auch keine Rolle. Da geht es also allein um Reduzierung der entsprechenden Laufzeiten. Ja, okay. So, das war's dann mal wieder. Wir sind dann noch in die Kantine gegangen und haben was gegessen. Und dann haben wir irgendwie völlig vergessen, noch das übliche Vielen Dank und auf Wiedersehen aufzunehmen. Daher jetzt auf diesem Wege an Thomas Erich nochmal herzlichen Dank dafür, dass er mich da einen Tag lang unterhalten hat, sowohl gesprächstechnisch als auch angucktechnisch. Coole Sache. Also man sieht ein Flugzeug so tatsächlich nur sehr, sehr selten. Falls ihr da mal die Gelegenheit habt, Tag der offenen Tür oder so, guckt euch das auf jeden Fall an in Hamburg. Das lohnt sich definitiv. Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Feedback wie immer an feedback@omegataupodcast.net, Facebook, Google Plus, Twitter, die üblichen Kanäle. Natürlich könnt ihr auch auf der Webseite abstimmen, unser Sterne-Rating, das ihr ja kennt. Ihr dürft euch da äußern, wie euch die Episode gefallen hat. Feedback ist immer gut, habe ich ja auch schon mehrmals erwähnt. Vielleicht noch auch kurz ein kleines Dankeschön an alle die uns hier durch Spenden über PayPal oder Flatter oder Patreon unterstützen. Inzwischen kommt da doch so ein kleines bisschen was zusammen, sodass solche Reisen wie die nach Hamburg einfach dadurch finanzierbar sind. Und das gilt natürlich insbesondere für die Reise nach Amerika zu Sofia. Insofern